Nein, es hat einfach ein gutes Pacing am Anfang. Du hattest halt, du hattest schnell die Welt erklärt, du wusstest, worum es ging, du wusstest, wo das Ziel ist. Und Meinst du dann. jetzt Pacing oder Erzählgeschwindigkeit? Da muss er Da muss ich ja ganz klassisch unterscheiden, ne? Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip Podcasts. Diesmal haben wir uns ein Thema ausgesucht, was uns so wirken lässt, als hätten wir Ahnung, was nicht der Fall ist, aber das ist uns egal, denn wir reden heute über den aktuellen Stand von Anime. Zu Gast sind Asen. Ich glaube nicht, dass du uns jedes Mal vorstellen musst. Ich glaube, die Leute kennen uns mittlerweile. Das ist einfach nur eine formale Höflichkeit. Nur mal so reingeschmissen, ich meine, hi, es geht. Ich hoffe ja immer, dass ihr dann irgendeine witzige Antwort habt, aber nein, naja, wieso, ich werde enttäuscht. Womit sollen wir denn hier arbeiten? Ich meine, nächste Woche drehen wir das mal, dann macht Igeljäger oder Lixo oder ich machen mal die Ansage und dann schaust du mal, ob dir was Witziges einfällt. Ja. Das werden wir mal sehen. Als nächstes in der Reihe ist der Igeljäger. Hallo. Und natürlich Lixor. Hi. See what I did there? Ich hab Englisch geredet als Begrüßung, damit jeder weiß, worauf er sich hier einlässt. Fängst du schon wieder an mit Anglizismen? Ja. Ich habe in letzter Zeit habe ich mal drüber nachgedacht, wie bescheuert das eigentlich ist, weil jeder macht sich über Weebus lustig, dass die einfach japanische Wörter random benutzen. Und an sich mache ich genau dasselbe mit Englisch, also. Ja. Ja, das wundert mich nicht. Ist ja auch ein Spaß. Ja. Bei Englisch ist es okay, das ist die Weltsprache, einfach, Mann. Du bist einfach das Schlechteste aus beiden Welten, weißt du? Deswegen schaust Anime als schmutzigster Weeb und benutzt dann noch gleichzeitig englische Worte hier. Westerbu. Ja. Ich liebe Burger. Deswegen, überleg mal, wo du in deinem Leben falsch gegangen bist. Überall. Ja, deswegen bin ich hier in diesem Podcast. Also, Thema. Ja, ich hätte einfach vorgeschlagen, bevor wir zum Thema kommen, könnten wir ja noch so kurz erzählen, was wir zuletzt gesehen haben. Vielleicht entwickelt sich daraus ja auch was Lustiges. Alright. Ja. Halt außerhalb von den ehrenden Anime, nehme ich mal an. Ja, außerhalb. Also, ich schaue mir ja sowieso immer gerne. Marco und ich haben das gesehen, woraus die heutige Industrie besteht, nämlich Nautamoe-Anime. Ja, wir haben die ersten zwei Staffeln von Yuru Yuri gesehen. Und das Yuri im Namen, also. Und die Non-Non-Biyoti-OVA, das heißt alles, was wichtig ist. Ja, alles, was man im Anime erwartet. Ja, von der heutigen Industrie. Renge ist Kill. Solange man süße Girls hat, dann verkauft es sich, ja. Renge ist Kill und Kyoko ist das beste Girl. Nun denn, ich weiß gar nicht, was uns da überhaupt so einfallen sollte, was man darüber sagen kann. Yuru Yuri ist halt irgendwie jetzt nicht es so... Es ist einfach beides Moe-Comedy. Ja, okay, aber ich würde jetzt nicht Yuru Yuri mit Non Non Biyori vergleichen. Also, nein, weil, ja. Die Comedy-Aspekte sind komplett unterschiedlich, weil halt Non Non Biyori hat halt dieses gemütliche Slice-of-Life-Feeling mit netter Art und guter Musik und leichter Comedy, die jetzt nicht wirklich zum Lachen ist, aber halt charming, und Yuru Yuri ist halt, ich sag mal, primär Comedy. Mit kleinen lesbischen Mädchen. Ja, und die Witze laufen zu 80% darauf hinaus, dass einfach die ganzen Mädchen lesbisch sind. Und das, ja. Man kann es natürlich auch einfach mit Self-Awareness betiteln. Böse ja. Zungen mögen behaupten. Ja, Yuru Yuri ist etwas self-aware. Und es wurde, nur ein einziges Mädchen hat sich ein einziges Mal bisher in der Serie gefragt, ob lesbisch sein wirklich so nicht normal wäre, weil irgendwie die machen das echt so, als wäre es das Allernormalste der Welt, und Society hat es komplett integriert und es wäre komplett kein Thema, über das man reden müsste, aber naja, ist immer noch eine Moe-Show, also nehme ich mal an, dass ernsthafte Themen da eher sekundär sind. Ach, wart mal das Ende von der dritten Staffel ab, wenn dann die tiefgründige Romanze dann tatsächlich reinkommt. Das endet dann wie Evangelion, pass auf. Ja, ich meine, weißt du, manche Anime schaffen es gerade so, ein Love Triangle glaubhaft zu geilen zu bringen. Ich habe noch keinen gesehen, aber so als. Und jetzt stell dir das mal bei Yuri Yuri vor, die bekommen einfach ein Hexagon damit hin. Das stimmt. Nein. Ja, was ich neulich gesehen habe, war Jojo, die erste Staffel. Yay. Die Erster der modernen Industrie. Ja, ich fand's anfangs eher anstrengend, also so bis zur Folge 10, 15, war es nicht eher der erste Arc. Ja, der war schon ziemlich, der war eher öde. Ja, aber das war auch so, ich glaube, in der ersten Arc wusste der Writer noch nicht so ganz genau, was er eigentlich machen will hier. Und hat das Ganze noch etwas langweiliger, traditionell gehalten, auch wenn es schon ein bisschen bizarr war, aber noch nicht so bizarr auf dem Level, wie die zweite Arc ist. Ja, und danach fand ich es eigentlich recht entertaining. Also, es ist halt eigentlich echt Rule of Cool Plus und mehr nicht, aber dafür ganz gut geworden. Das also setzt das ja eigentlich auch nur. Ja. Ja, und wenn du das Ganze als Parodie siehst, wird es eigentlich nur besser. Also. Ja, es ist, was ich immer so ganz lustig fand, war halt so dieses, ja, schon typische, ich hab dich besiegt, nein, hast du nicht, denn ich habe diesen super genialen Plan, den ich seit... Das waren die Mindgames, hallo? Ja, das war schon... Naja. Das war echt der Hammer. Super also, Secret Technique, passed down. Ne, warte mal, das war ja aus Berserk. Da war ja der eine Typ, der, über den du dich ja so aufgeregt hast, dass er nicht umgebracht wurde. Ja. Das, sowas gab es ein bisschen auch in Jojo, mit der Wegrenntechnik. Ja, ja. Nein. Ja, also die erste Staffel war ganz cool. Ich weiß noch nicht, wann ich es weiter schaue. Ich glaube, ich mache erstmal so ein paar kleinere Sachen. Was ich noch gesehen habe, war Cucho Branco. Eigentlich fast ausschließlich Style over Substance, aber schon ganz geil stylisch gesehen. Ist eher was für... Eher so eine Nischen-Audience hat das so. Es ist ganz cool, finde ich zumindest. Aber ich kann es absolut verstehen, wenn man es nicht mag. Sag mir jetzt gerade irgendwie nichts. Hast du die Malseite? Warte, ich habe es auch gerade gegoogelt. Das. Oder? Ja. Ich muss nur einmal... Ah ja, davon habe ich einiges gehört. Aber das soll eigentlich ziemlich gut sein. Also zumindest in der... Jein, also... In meinen Kreisen höre ich es ziemlich oft. Also es... Ja, meine Elitist-Reisen. Ja. Also es hat schon ziemlich coole Ansätze, aber was mir tatsächlich in dem Fall gefehlt hat, war irgendwie... Wolltest du eine Story? Ja, also das Ding war, dass die Fälle sich sehr geähnelt haben. Also du hast zwar immer... Mhm. Also im Prinzip geht es um einen Psychiater und seine Patienten. Es ist ganz cool, weil du hast halt immer so Einschiebe, wo das, sage ich mal, ernsthaft betrachtet wird. Das Problem, obwohl der Anime grundsätzlich eher auf Comedy-Aspekte ausgeht. Das war ja zwar ganz nett, aber das hat sich dann für mich zu sehr geähnelt und es gab wenig, was ich mir dann daraus irgendwie rausholen konnte. Ich fand es beim Schauen tatsächlich besser als so im Nachhinein. Also im Nachhinein finde ich jetzt gar nicht mehr so gut, aber kann man schon mal machen. Muss man halt gucken, ob es einem gefällt, weil es ist halt echt speziell sowas. Ja, aber ich schaue lieber Spezielles als Generisches, wie man so schön sagt. Ja, und dann habe ich Tenchi no Tamago gesehen, oder besser bekannt unter Angel's Egg. Und danke ich für den nicht-weebischen Namen. Ja. Ja, nur, das kein schön. Ja, aber wenn jeder nett das Angel's Egg war, würdest du es anders nennen? Ja, als ja cool, ein wahrer cool zu kriegen. Ist. Genau. Okay. Und sogar kein echter Otaku. Weißt genau. Otaku, wie du es betonst. Ja, yeah, und ich fand's richtig geil, muss ich sagen. Also, es war so genau das, was mein Geschmack angesprochen hat. Also, dann kannst du mir ja erklären, was da passiert ist. Nein, kann ich nicht wirklich, also den würde spoilern. Aber ich habe so eine grobe Idee, worum es geht, was die Grundidee ist. Alles, was ich gesehen habe, waren christliche Anspielungen und ansonsten habe ich eine Bahnung verstanden. Weil zumindest ja. Dieses fette, riesige, fliegende Ding, das da irgendwie am Anfang und am Ende war, da habe ich, was ist das, wozu ist das da und was bedeutet das? Und es wird nie erklärt. Und dann irgendwie... Danach haben wir uns doch sogar noch Interpretationen irgendwo gesucht im Internet. Und jeder hatte irgendwie eine andere Interpretation. Ja. Das war so nur auch nicht wirklich schnell. Ja, ich glaube... Ja, also was ich auch geiler daran fand, war einfach das Directing, weil das ist jetzt so mittlerweile das, worauf ich mit am meisten Wert lege, weil einfach echt gute Bilder und gute Musik so richtig schön vereint worden sind und das hat einfach eine richtig geile Atmosphäre erzeugt. Also es ist auch wieder sowas Spezielles, was jetzt nicht unbedingt kannst verstehen. Gefallen muss. die Szene in Ghost in the Shell, die halt wirklich komplett, wie viele Minuten? 2, 4? Auf jeden Fall einige Minuten einfach komplett nur Szenen, also Scenery haben die gezeigt. Also die Umgebung mit Musik und halt nichts wirklich passiert. Aber diese Szene wirklich extrem halt impactvoll. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das bei Angel's Act bewerten würde, weil einfach der komplette Film nur Scenery ist irgendwie teilweise. 90%, sag ich mal. Ja, wie gesagt, auch wieder was Spezielles, muss einem nicht gefallen. Aber es macht sich gut, wenn man das in seinen Favorites hat. Das wirkt dann gleich, als wäre man voll intellektuell. Sehr elitär und alle denken, oh shit, der hat den Film verstanden. Und wenn dich dann jemand fragt, warum fahren, ist es gut, dann hast du keine Antwort. Außer halt die Scenery. Also die Story erklären ist irgendwie, als würde ich Dark Souls zum ersten Mal spielen, hätte nichts darüber gehört im Internet. Denkt man sich so, okay, muss ich jetzt wirklich die Item-Beschreibung durchlesen, um zu checken, was hier abgeht? Und die Antwort ist ja. Ja, aber wer macht denn sowas? Ja, ist ja ich nicht. Unsinn. Deswegen macht man das andere Leute machen, damit man im Videoformat dann auf YouTube die Zusammenfassung hat. Damit verdienen Leute ihr Geld. Ja, manche Leute haben Patreon dafür und sagen dann, hey, wenn du $50 im Monat bezahlst, dann kannst du mit mir in Skype reden. Prinzipiell, es gibt, keine Ahnung, wie viel, 5, 6 Dark Souls Channel, die mittelmäßig gut im PvP sind und sonst ihr Geld damit verdient, dass sie Itembeschreibungen vorlesen. Das hat schon was zu heißen. Oh je. Ja, wenn du eine schöne Stimme hast. Ja, die Dark Souls das, genau, dann hast du das zum Einschlafen. Und, so. Und dann habe ich noch einen Kurzfilm gesehen, auf Empfehlung von GoJesus, und zwar Where She Is. Ist ganz cool. Also ist im Prinzip ist es ein 22 Minuten langes Musikvideo. There She Is? Ja, also es hat er schon mit auch... mit den Hasen und sonst was. Ja, habe ich auch geguckt, als er das Video hochgeladen hatte. Ja, ist ganz cool. Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich sagen. Auch wenn es halt diese, ich sag mal, ziemlich basic Message hat von lieb, wen du willst. Halt, lass dir von Society nicht irgendwie erzählen, was du lieben sollst, aber naja. Ich denke, ich nehme mal auch an, der fand es wahrscheinlich so doll, weil er halt auch selbst sich auch ein bisschen so damit identifizieren kann, da er am anderen Ufer sitzt. Ich fand's halt okay. Er sagt ja, das ist ja noch mehr als nur okay, aber naja, kommt halt drauf an, wer es sich ansieht, wie man halt die Perspektive hat. Na, ich würde einfach sagen, dass von der Zeit, die du damit investiert hast und was du, sag ich mal, da rausbekommst, eigentlich echt ganz gut dabei bist. Ich meine, du hast halt 20 Minuten, das ist auch Quatsch, wenn du jetzt so verlangst, ja, in 20 Minuten brauchst du jetzt die unfassbar tiefgründige und epische Story oder so. Das ist eigentlich ganz okay, wenn du das auf der einfachen Ebene belässt, zumal ist, ja, sag ich mal, 2/3 hauptsächlich Slapstick oder halt einfach Comedy ist. Du hast ja eigentlich echt nur so 1, 2 Lieder, die ernsthaft sind und der Rest ist echt eher, haha, wir sind lustig. Ja. Und dann? Ja, und Arsen darf auch noch berichten. Was ich geschaut habe, ist, ich habe mich mal nach Horror-Animes umgeschaut gehabt. Weil, keine Ahnung, in letzter Zeit bestimmt nicht wegen anlaufendem Halloween oder sonst was, sehr viele Leute nach Horror-Shows und so weiter geschaut haben. Und dann habe ich ja teilweise schon auf Twitter gepostet gehabt, von wegen, dass ich mich tierisch drüber aufrege, von wegen, dass viele Leute einfach Higurashi beispielsweise unter den absoluten Top-Shows dann einfach auflassen. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und habe da einerseits eine Short gefunden, das sind 2 Staffeln, das Ding heißt Yami Shibai. War eigentlich ganz nett. Ich meine, ich bin jetzt sowieso, ich lese ja sehr, sehr wenig Manga. Und wenn ich Manga lese, dann sind es meistens Horror-Dinger, weil ich mag den Stil einfach mehr. Kriege auch eine bessere Atmosphäre hin als die meisten Anime. Aber ich muss sagen, Yami Shibai ist die erste Show, wo ich sagen würde, das ist eigentlich legit Horror. Man hat zwar halt nur 2 Stunden Airing-Time und viele der Folgen leiden halt darunter, dass sie halt nur 4 Minuten lang sind. Weil es gibt einfach dann Folgen, die enden eher mit einem What the fuck, als tatsächlich mit irgendeinem Horrorelement oder sonst was. Vor allem, weil einfach 4 Minuten du komplettes Bild abhast und dann in den letzten 1 bis 2 Minuten kommt dann halt die Auflösung, in welcher Form auch immer, was halt auch mit der Zeit ein bisschen schwer wird. Es ist nicht unbedingt die beste Show, um da das Ganze zu marathonen. Was Horror so angeht, habe ich ehrlich gesagt noch nichts gesehen in Anime, das mich wirklich aus den Socken gehauen hat, aber ich habe den Uzumaki-Manga gelesen, der war irgendwie ganz nice, aber ehrlich gesagt nicht, weil es gruselig war, sondern einfach nur, weil es so fucking ekelhaft teilweise war, wie die es dargestellt haben mit den Spiralen. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Das war so einer der einzigen Manga, die ich mir mal wirklich gekauft hatte, hat mir ein Freund empfohlen, aber einfach, das ist einfach nur wirklich so Art merkwürdiger Gore und das Interesse daran, was für einen merkwürdigen Shit der noch irgendwie da hinzeichnen kann, hat mich halt dazu bewegt, weiterzulesen, aber ist nichts wirklich Besonderes. Ja, nee, also Jitase Ibi, zu was ich gelesen habe, das ist rein von der Story her jetzt auch nicht das Beste. Ich meine, sowohl Yami Shibai als auch Ibizu sind beide Stories über einfach nur Urban Legends. Was halt einerseits ganz interessant ist, weil es halt diesen Aspekt drin hat, von wegen, was ich richtig gut an Horror finde, aber das ist halt mein eigener Geschmack irgendwo. Das ist halt, wenn man den Zuschauer halt mit diesem Hintergedanken lässt, von wegen, es könnte eigentlich auch dir passieren. Halt, wenn man praktisch, keine Ahnung, mit dem Gedanken dann, keine Ahnung, abends ins Bett geht und so weiter. Das lag einem halt schon irgendwo im Hinterkopf. Und Ibizu, der Zeichenstil war einfach absolut genial. Man könnte ja einfach mal bei Google gerade einpunchen, von wegen, Ibizu ist genau geschrieben, wie es gesprochen wird. Das Ding hat einfach hammermäßige Art. Und das fehlt mir vor allem bei Anime-Shows. Und Yami Shibai macht das relativ geschickt, weil die erzählen ihre Kurzgeschichten in der Form, dass es prinzipiell ein Typ ist, der eine Maske aufhat und Kindern diese Geschichte erzählt auf so einem Spielplatz. Und die machen das halt so ein bisschen, ich würde sagen, theatermäßig. Also du hast halt den gezeichneten Hintergrund und dann halt praktisch wie so ein Pappstreifen davor die Figuren. Das macht Yami Shibai. Und das ist halt nicht der beste Zeichenstil, vor allem auch nicht der beste Animationsstil, aber es passt halt in die gesamte Atmosphäre rein, weil es halt an sich schon ein bisschen creepy ist. Und die einzige andere Show, die ich mir jetzt rausgesucht habe, durch die Topliste, die ich gefunden habe, das ist Ghost Stories. Aber das Ding ist von Jahr 2000 und ist von Studio Pierrot, also da habe ich nicht die größten Hoffnungen. Ja, dann kann ich dir nur Mononoke empfehlen. Also das ist halt Horror mit ein bisschen Comedy und hat einen ziemlich geilen Artstyle. Also eigentlich ist es auch recht bekannt. Also ich weiß nicht, warum du das nicht gefunden hast dann. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal empfohlen, glaube ich. Das hast du mal im Podcast erwähnt. Jo, ich suche halt nicht wirklich nach. Ich habe jetzt einfach nur mal geschaut gehabt, weil halt sau viele Toplisten gepostet wurden, wo Leute nach Horrorzeug suchen. Dann habe ich mich halt auch mal umgeschaut. Aber an sich, ich bin nicht wirklich interessiert an Horror-Anime. Ich bin auch nicht wirklich interessiert an Horror-Games. Also wenn, dann Manga, aber da jetzt auf. Was ich dann halt noch geschaut habe, war halt NHK, was geschenkt. Der erste Anime ist, der halt halbwegs gut von wie diese Thematik von wegen Otaku, Hikikomori oder sonst was darstellt, was Also wirklich cool Loser. ist. Ja, richtig. Wo man natürlich wieder zurückdenken kann von wegen, was war auch letztes Mal, als ich erzählt gehabt, die Anekdote, wo ich dich in irgendwelchen Kommentaren gefunden hatte, wo einer geschrieben hat von wegen, oh ja, Watamote, ich kann mich voll identifizieren. Okay, bring dich um. NHK macht das deutlich geschickter und vor allem, was ich sehr, sehr geil finde bei NHK, ist einfach, dass das Ding seine einzelnen Enden von den Charakteren, die da vorgestellt werden, dass die auch nicht alle unbedingt so positiv sind. Ja, Der bei gesamte. Watamote wird das Ganze irgendwie, auch wenn sie teilweise extrem cringy und ekelhaft ist, es wird immer noch in dem Gesamtpaket von haha lustig. Und wenn du so Ja. bist, musst du dir nicht großartig Sorgen machen, weil das ist ja alles gar nicht so ernsthaft. Aber wenn man dann NHK sieht und man denkt sich so, okay, die Sachen habe ich mit dem jetzt auch gemeinsam. Ich sollte mal mir Gedanken machen über meine Entscheidungen. Dann ist es wieder was ganz anderes. Vor allem, weil NHK stellt ja auch, es stellt realistische Situationen relativ unrealistisch dar. Ich meine, man hat schon Leute Ja. in, ich habe schon Leute in Skype getroffen und so weiter, die alle mit Gaming ihr Geld verdienen wollen und hast du nicht gesehen. Der NHK zeigt halt einfach, wie diese Vorstellung eigentlich sich tatsächlich umsetzen würde. Oder von wegen deren Idee, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, weil es in den ersten scheiß paar Episoden auftaucht, von wegen, wo die das Eroge schreiben wollen. Und damit halt, ja gut, ich werde mal nicht weiter reden. Wobei, ihr habt alle NHK geschaut. Ich Ja. denke schon, Ja. ja. Ja gut, da Wow. muss Lassik es halt auspiepen oder sonstigen Shit. Das war aber eben so lange. Ja, das ist so halt der Aspekt darin, weil einfach jeder Charakter hat irgendwie seine eigenen Probleme und machen halt die Probleme von anderen nur damit schlimmer, dass sie halt versuchen zu helfen wegen den falschen Gründen. Das Finale war das einzige, wo ich ein bisschen Probleme mit hatte, weil es einfach ein bisschen arg gerusht vorkam. Vor allem, weil einfach die bisschen zu viel Infodumping mit Bisaki war. Von wegen, was eigentlich bei der in der Hintergrundgeschichte alles abgeht, das war ja praktisch nur in den letzten zwei Folgen und auf einmal hat man dann die ganze Romance-Arc damit abgehandelt. Hm. Das war arg knapp, aber gut. Oder sich jetzt großartig scheiße finde. Ich meine, wenn du jetzt nicht zufrieden mit dem Ende warst, im Manga geht's weiter. Ja, ich weiß. Ich hab geschaut von wegen, dass die dann... Da. Ja, halt ein bisschen... sag ich mal, voll. Es rundet es mehr ab, aber ich denke mal, mit dem Anime-Ende kann man auch noch klarkommen. Ja, es war jetzt nichts absolut Schreckliches. Es war halt, kam ein bisschen seltsam vor, dass man halt auf einmal Misaki so hart im Fokus hatte. Aber gut, es war halt auch kein anderer Charakter mehr da, was ja auch irgendwo der Sinn hinter dem Ganzen war. Ja. Dann halt habe ich jetzt mit Haibana Renmei angefangen. Das ist gut, aber... denke mal, das ist eine der Shows, die mich umso härter ins Gesicht treten wird, sobald tatsächlich mal der Dramenteil anfängt. Ja, habe ich dich eigentlich, wusstest du schon vor meinem Review, dass da Drama sein wird, oder hattest du vorher nicht wirklich viele Informationen darüber? Ich hatte nicht viel Informationen. Ich wusste, worum Haibana Renmei einigermaßen geht. Ich habe einzelne Szenen schon gekannt, wie beispielsweise ihre scheiß Flügelzähne. Und ich meine, ich bin nicht so blind, dass ich nicht erkennen würde von wegen, dass da irgendwann Shit abgehen wird. Ja, okay, es ist jetzt nicht... Das ist so, dass die Sache bei Haibana Renmei, wenn es wirklich Drama ist, dann ist es gleichzeitig aber auch irgendwie kein... Egal, ich will nicht spoilern, aber es ist so eine zweiseitige Münze, weil auf der einen Seite ist es halt dramatisch, dass das und das passiert, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder was Gutes. Das sind halt so auch Dinge, warum ich Haibana Renmei mag. Ja, das, was ich halt an der Show am absolut besten finde bisher, ist einfach der Soundtrack. Der ist ja absolut Gott hier. Ja, die wissen echt, wie man die richtige Atmosphäre aufbaut, für welche Szene. Und ja. Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Musik und in meinem Review fiel es mir auch ein bisschen schwer, irgendwie über die Musik zu reden, weil ich mir irgendwie so denke, wie kann ich das am besten rüberbringen, dass die extrem gut ist. Aber mir fehlen die Worte. Aber ja, also wenn die Musik fehlen würde, würde echt, ich glaube, die erste Hälfte von Haibana Renmei würde dann nur halb so gut sein, weil einfach das halt so krass Slice of Life ist und das sehr stark von der Atmosphäre abhängt, ob man das mag oder nicht. Ja, was, denke ich, auch mal der Grund ist, wieso ich Haibana Renmei eigentlich auch so gut schauen kann, wie ich kann. Weil ich tue mir eigentlich sehr, sehr schwer, Animes zu starten. Normalerweise, man hat es beispielsweise auch bei mir, ja, als ob irgendjemand das interessiert hätte, aber beispielsweise NHK. NHK fand ich von Anfang an interessant, habe aber die ersten drei Folgen geschaut, das hat sich über zwei Wochen gezogen und dann habe ich es praktisch in einem Rutsch durchgeschaut. Und Haibana Renmei kann ich bisher relativ konstant eine Folge am Tag. Ich habe immer Lust auf ein bisschen mehr am Ende noch, aber meine Güte, ich habe halt gerade Systeria noch und was weiß ich was. Also, ja. Aber Haibana Renmei, da kann ich eine Folge schauen und ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwas zu skippen oder sonst was, wie ich es bei anderen Slice of Life Shows habe. Beispielsweise Nonon Biori habe ich letztens angefangen. Oh. Ja, nein, einfach nur vom Slice of Life. Dünnes Eis, mein Freund. Ich könnte jede scheiß Slice of Life Show hier nennen, aber normalerweise ziehen sich zumindest manche Aspekte. Oder auch NHK haben sich teilweise Szenen gezogen, wo es halt relativ weniger actionlastig war. Beispielsweise die ganze Szene, bis er dann auch tatsächlich aus dem Haus gegangen ist, um sich einen Job zu suchen. Mhm. Aber Haibana Renmei, so langweilig die Situation auch sein mag, ich habe aus welchem Grund auch immer kein Problem, das zu schauen. Außer sie reden über ihre Scheißflüge. Gottverdammt. Ist so unangenehm. Ja, ich habe es noch nicht angefangen, aber ich bin sehr gespannt darauf, wie ich es finden werde, weil soweit ich das einordnen kann, fällt das so in die ähnliche Richtung wie ein Mushishi oder Kino's Journey. Ja, sozusagen, aber dann halt sozusagen, ich sag mal, man kann es eigentlich wirklich mit einer Folge von Mushishi vergleichen, aber dann halt eine gesamte Serie dreht sich um so, sag ich mal, einen dieser Themen mit dem Mushishi. Ich glaube, das kann man vergleichen, aber nicht wirklich, weil ich glaube, bei Mushishi ist es wirklich so, dass es eine Episode immer reicht für eine Geschichte. Obwohl, teilweise haben die wirklich zwei Folgen für eine Geschichte, aber das sind Ausnahmen. Ja, grundsätzlich haben sie eine Episode pro Geschichte. Also zum Beispiel Ginkos halt Kindheit wird da in zwei Folgen erklärt. In der ersten Staffel. Ich meine, ich würde dir auch einfach mal empfehlen, von wegen, wenn du überhaupt an Haibana Renmei interessiert bist, dir einfach mal einerseits das Opening anzusehen und das Ending, weil kein Scheiß, ich meine, ich habe ja auf Twitter schon gefragt gehabt, was ich jetzt dieses schauen soll, von wegen Steins Gate oder Haibana Renmei. Steins Gate? Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Steins Gate ist nicht schlecht, aber es ist halt echt overhyped, also jeder Depp kennt das. Ja, das denke ich mir nämlich auch, weil ich habe ein paar Szenen von Steins Gate geschaut und ich bin sehr, sehr skeptisch, dass mir das gefällt. Ja. Weil ich glaube auch, dass dem deutlich zu viel zugeschrieben wird, aber Was mich wirklich überhaupt auf halb eine Renne gebracht hat, ist, dass ich auf YouTube den Soundtrack tatsächlich empfohlen bekommen habe. Und das hat mich erst richtig interessiert, ich schon mal wirklich reinzuschauen. Ja, das Opening, das habe ich echt. Wenn es irgendein Opening gibt, das man niemals skippt, dann ist es das von Highbanner Renne, weil. Oh, das ist immer so. Ja. Wenn es dann wirklich so richtig anfängt mit den Violinen. Ah, ich glaube, du weißt, was ich meine, aber das ist echt so gut. Ich habe es bestimmt gar nicht gerade gepostet, weil ich es bestimmt nicht den ganzen Tag schon offen habe in meinem Browser. Ja, das ist echt. Den kann man echt auf Dauerschleife laufen lassen, den Song. Die eigentlich richtige Antwort auf deine Twitter-Frage wäre ja gewesen Shinsekai Yori, aber Fuck das ist off. ein anderes Thema. Weißt du, das ist faszinierend. Shinsekai Yori habe ich nicht über 5 Folgen bekommen. Das Ding habe ich nach KMVB 3, 4 erstmal das Interesse verloren gehabt. Mach dir mal Gedanken, wieso. Big Burn. Jetzt Dein mein Lesen ist einfacher einfach zu schlecht, Asen. Ja, ich Genau. merk's. Ja, damit haben wir das Roundup von was wir zuletzt gesehen haben durch und damit Das können wir ja heißt, zum Thema kommen. Wenn. alle außer Igeljäger und mir haben was Gutes geschaut. Ja, stimmt, wir haben eigentlich die schlechtesten Anime geschaut. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, aber. Ey, Moe ist live, ja. Das kommt Ja. halt einfach so, wenn man Geschmack für Scheiße hat. Ja, manchmal muss man einfach runterkommen und etwas schauen, was Ja, halt über nichts immer. geht. Das sagen auch die ganzen Leute, die mir Tool of Fruits und sogar Utoshimo nur für Reviews Okay, das ist empfehlen, wieder was weißt anderes. du? Also, wenn man sich ein bisschen beruhigen will mit Niedlichkeit. Das sind aber Worte, würde ich deren aussagen. Du mach dir mal Gedanken. Also wenn ich sage, ich will mich beruhigen und deswegen will ich irgendwas gucken, das mir einen Boner gibt, das ist noch ein großer Unterschied, als wenn ich sage, ich will was Beruhigendes mit einer beruhigenden Atmosphäre. Und ja, egal, ich glaube, ich muss das erst gar nicht erklären, warum da ein großer Machen Unterschied wir ist. weiter. Ja. Ja, und dann kommen wir zum Thema. Das Thema war ja aktueller Stand von Anime. Und Asen war ja im Vorfeld ein bisschen Schon. kritisch gegenüber diesem Thema, weil er gedacht hat, da müssten wir jetzt Wissen haben dafür, aber müssen wir ja Stellt gar sich nicht. heraus, jedes andere Thema, man kann es einfach improvisieren. Genau. Ja, man kann ja einfach mal sagen, was man jetzt von Anime aktuell hält, so in dem Sinne. Also ich denke mal, wenn wir jetzt das aktuelle Jahr betrachten, Dann nichts Gutes. dann sind die Meinungen recht eindeutig. Aber ich würde ein bisschen weiter fassen, so die letzten 2, 3 Jahre eher so. Ändert nicht Auch, viel. naja, gut. Also gut, jetzt fällt es mir tatsächlich schwer, ein paar gute Sachen. Zweite Staffel von Mochi und Kiseijo Das sind und zwei. Kiseijo schon wieder. ja, das ist Würde ich zu schon wieder hoch für nicht mit dich. einstimmen. Über was Ich für einen und. Zeitraum redest du? Die letzten 2, 3 Jahre so. Die letzten 2, 3 Jahre. Dann sagen wir 4 und dann kannst du Tamagotchi Galaxy noch reinholen. Und Jojo. Nee, also waren lauter Meisterwerke dabei. Ja, Wenn das nicht eins. halt die letzten 5 Jahre, die sind halt wirklich, entweder hast du Mittelmaß oder du hast so kleine Ausnahmen von. Warte mal, ich glaube, da kommt ein Motorrad. Oder auch nicht. Du hast halt ab und zu mal wirklich kleine Diamanten in dem Haufen von Shit, durch den du dich quälen musst, wenn du dir halt nicht gute Empfehlungen besorgst. Aber halt so vor ein paar Jahren davor noch, also so 2006 und 2007, war das halt wieder was ganz anderes. Da hattest du wirklich fast jede Season irgendwas extrem Gutes. Und momentan fühlt sich's wirklich so an, als wäre das nur so jedes Jahr ein, Ja. zwei Shows, die wirklich man Weiß ich, irgendwie mag. was. Beim vielen Weiß ich, Anime was fühlen euer sich zurzeit Problem auch ist? einfach so Einer. an, als würden die einfach irgendwas machen, um Geld zu kriegen, damit sie Ja. wieder was Habt ihr denn anderes alle machen können. eine der besten Shows der letzten Jahre läuft doch im Moment? Das wäre. Owari Monogatari, was denn sonst? Ah, Monogatari. Okay, sagen wir mal, also die Monogatari-Serie ist ja ziemlich bekannt und auch beliebt in Japan. Aber das ist auch halt aufgrund der Industrie, wie sie momentan ist. Nämlich, ich meine, Owari Monogatari hat ehrlich gesagt kaum Fanservice, wenn überhaupt. Also ich kann mich an keine Szene erinnern. Ja, bisher, es wäre auch relativ seltsam, ganz ehrlich, mit Ja. aktuell Fan. Ich meine, das würde in eine ganz eigene Schiene von Inzest gehen, was da jetzt im Moment so vor sich geht. Weißt du, wenn du dann halt wirklich eine Serie preisigst, die tatsächlich eine komplette Staffel hat, in der es nur um nahrhaft Inzest-Szenen geht, weißt du, wenn man mit Lolis im selben der im selben Bad ist und mit seinen Schwestern und was weiß ich alles. Also ich sag mal, Nisi Monogatari wäre wohl das, was ich hier noch am wenigsten preisigen würde aus der Monogatari-Serie, aber ich schweife ab. Denkt, Nisi Monogatari war shit. Ja, das war echt. Also mein Boner sagte ja, mein Kopf sagte nein. Da wären wir aber auch schon so beim Teilproblem der heutigen Anime-Industrie, weil halt entweder sind Dinge Moe oder sie sind halt edgy. Und das ist wirklich ein Großteil. Und wenn sie das nicht sind, dann sind sie Light Novel Adaptations. Und ich meine, man kann über Light Novels sagen, was man will. Es gibt gute, es gibt schlechte, aber zu wirklich, wenn man Anime guckt, 90% ist Kacke, bei Light Novels ist es 99%, man merkt es. Und die adaptieren da echt teilweise totalen Bullshit und es kommt einem immer irgendwie immer wieder dasselbe vor halt. Zum Beispiel, irgendjemand hatte noch irgendwie gesagt, dass wir diese Season Heavy Object schauen sollen, aber da musste ich mir echt einfach nur die Beschreibung durchlesen und aufs Cover gucken und ich wusste genau, was ich zu erwarten habe. Ja, Da hat es dann wohl wieder damit wenn du zu schon ein tun. Cover siehst, wo ein Charakter ist mit vier, fünf Weibern um sich rum, also Ja. ein Männchen, Das sind halt so immer dann. dieselben Tropes. Irgendwann denkt man sich so, man hat immer das irgendwie irgendwo schon mal gesehen, aber in einer anderen Form. Aber das ist halt ziemlich häufig bei Light Novels so der Fall. Ich meine, die haben jetzt nicht so krass Fanservice wie halt diese Edgy-Shows, die da teilweise immer gemacht werden, wie zum Beispiel die Season hier vorher war ja Monster Musume und diese Season haben wir im Valkyrie oder wie es heißt. Valkyrie Drive. Ja, das ist halt so. Das sind halt alle diese sicheren Schienen. So. Und die Anime-Industrie ist halt wirklich komplett auf Safe Zone momentan, außer halt diese kleinen Ausnahmen, die man ab und zu hatte. In 2011 mit Tatami Galaxy, sage ich ja immer. Oder selbst jetzt halt in so einen alten Manga wie JoJo noch als Anime rauszubringen, ist auch ein bisschen risky gewesen, aber. Aber es hat sich bezahlt gemacht. Ja, aber wenn man sich den DVD-Release der ersten Staffel hier ansieht, da sind die dann immer noch vorsichtig gewesen. Ja, was die deutsche Industrie diesbezüglich angeht, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ja, Also, egal, niemand was interessiert die deutsche Lizenzierung, Industrie. ja. Wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, wäre ja tatsächlich die Sache mit dem Edgy. Also rein kommerziell ist es nicht so erfolgreich, wie man immer denkt. Ja, Es aber. ist unfassbar präsent aufgrund der Tatsache, dass es halt auch vor allem auf YouTube Klicks generiert. Und also das beste Beispiel ist Ninotaco, der macht ja seine scheiß Season-Vorschau. Ja, scheiße, Und solltest du betonen. Sorry. solche Vorschauen sind immer ein bisschen kritisch. Aber Was, er ist ja. kritisch? Da hast du aber jetzt Ja, gelogen. lass ich sie Nein, ich meine, lieber. es ist Wieso kritisch. ziehen wir eigentlich deutsche Channel mit ein? Ja. Gute Frage. Nein, ich meine, es ist kritisch, solche Season-Vorschauen zu machen, weil es halt, ja, es. Eigentlich gibt es keinen Inhalt. Das Ding Doch, bei ist, mir und Markus. Ja, aber das sind ja nein. keine Vorschauen, sondern schon Vorschau. Ach was. so, Es der sind Sache First Impressions, das ist von genauso schlimm. Trailer oder was? Ja, der bringt ja nur, Genau. der bringt ja seine Trailer und sagt ja, das läuft. Und wenn er dann halt Ah. so Animes erwähnt wie Bikini Warrior, was meines Wissens eine TV-Short ist und sich so gut wie gar nicht verkauft hat, ja dann, ja klar, wenn du solche Sachen erwähnst und solche Sachen, die ins Auge fallen, dann denkst du natürlich, Ecchi wäre irgendwie total erfolgreich, aber ist es nicht. Also Ja. gerade wenn du, Sario also to Vampire? ja, das ist Doraemon to jetzt, Shimono? ja, aber Nice guck dir doch die Verkaufszahlen. Reading Ja, gut, Glitches. Strike Witches, okay, aber Monogatari. wenn du jetzt das letzte Jahr anschaust, da war der Ja. Ecchi-Anime, der sich am besten verkauft hat, No Game, No Life auf Platz 16 oder so mit, Ich meine, weiß nicht, nee, also hey, ich glaube, mich ich würde stören nicht mal ein. die. Sorry, aber das muss ich sagen. Mich stören nicht mal wirklich die Shows, die komplett nur über Edgy gehen, weil da weiß man, worauf man sich auch einlässt. Aber zum Beispiel sowas wie No Game No Life haben eine Menge Leute gesehen, nicht aufgrund von Edgy, aber halt, weil es einfach dumb fun ist, I guess, und weil es halt bunt ist. Aber trotzdem haben die da Edgy reingesteckt, wo die auch überall nur Ohne konnten. Ende. Ich meine, Loli-Fanservice, Tits, du hast alles. Aber wozu? Ich meine, deswegen hat man doch nicht die Serie gesehen, deswegen haben auch nicht die Leute weitergeguckt. Ich meine, das ist kein Meisterwerk, aber der Edgy wurde einfach nur wirklich reingesteckt für, keine Ahnung, die 10 Blu-ray, die 10 Blu-rays, die sie da mehr verkaufen, deswegen. Deswegen Ja. gibt es Speech-Episodes. Amen. Ja, ich meine, wenn man schon einen Stereotype hat, der komplett nur um Fanservice geht, dann sollte, glaube ich, mein Punkt auch valid sein in dem einen oder anderen Wege. Ja gut, aber dann Und musst du ich musst noch meine, mal das Ding. unterscheiden, oder, also ich wollte nur noch mal Ja. sagen, du musst noch unterscheiden zwischen Fanservice und wirklich edgy als in Anführungszeichen Ja. Genre, weil Fanservice ist einfach ein allgemein gefassterer Begriff, der halt auch sowas wie Splatter einbezieht oder irgendwelche Anspielungen, weil dann kannst du fast jeden Anime nennen. Ja, stimmt schon. Aber ich hatte zum Beispiel bei den Airing-Anime, da haben ich und Markus noch gestern Utawareru Mono gesehen. Scheiß langer Name. Das ist eine Visual Novel Adaptation, die, glaube ich, schon ein Anime hatte 2006. Da war wirklich, an sich ist die Serie nicht wirklich jetzt der Mega-Hammer, aber sie ist auch nicht wirklich komplett langweilig. Also wir schauen es eigentlich gesagt so, ich sag mal, wir finden es okay, aber wir würden es jetzt auch nicht droppen. Und die haben jetzt die letzte Episode einfach komplett, wirklich 80% der Screentime waren die irgendwie in Badehäusern, haben so halt Tits gezeigt, die nur für den Haaren halt zensiert werden. Und ich weiß auch nicht, die Episode war irgendwie fragwürdig, weil die Episoden davor waren einfach unschuldig und die hatten halt ihr kleinen Mini-Abenteuer. Und die Episode war ja auch komplett Fanservice. Und ich dachte mir so, war das wirklich nötig? Denkt ihr wirklich, ihr verkauft die Blu-rays sonst nicht? Hat jemand von euch mal rein aus Interesse, weil ich hier gerade die MAL-Page auf hab? Hat einer von euch Bikini Warriors geschaut? Auch nur die erste Episode? Ich habe das Cover gesehen. Ich glaube, ich habe damit auch den Anime schon gesehen, weil ja das sowieso, weil ich meine, das Bikini Warriors gefällt, das liegt einfach nur daran, dass Creed's Blade das Pedestrian hält mit dieser Art von Show. Aber ich sehe gerade auf ML, dass sie nicht mal sich die Mühe gegeben haben, den Charakteren irgendwelche Namen zu geben. Danke, weiter Mage, Paladin, Hunter und Valkyrie. Oh. Du weißt du, wie viel Substanz der Anime eigentlich hat? Ja, ich meine gar keine. Ja, wieso solltest du auch einem, keine Ahnung, Stein einen Namen geben? Also Persönlichkeit geht sich auch aus. Es ist einfach nur Social Commentary, weil die behandeln halt die Frauen wie Objekte. Richtig. Und Social Justice Warriors haben das bestimmt schon als Beispiel benutzt. Ja, und das meine ich ja, das ist halt, sag ich mal, medial präsent oder das darüber reden halt die Leute, weil haha, es ist edgy und hihi, es ist das gleiche wie mit Monet oder sowas. Shitlord, edgy ist voll der ekelhafte Begriff. Ja. Shitlord, also, okay. Auf jeden Fall, es ist halt vielleicht medial präsent, aber es ist, finde ich zumindest so, wie ich das sehe, nicht so relevant fürs Medium. Zumindest gab es Zeiten, wo es deutlich heftiger war. Also wenn du dir so die 2000er anschaust, da waren die ersten drei verkaufsstärksten Anime alle edgy. Also. Ja. Aber ich sag mal, damit können wir dann auch wohl zu der anderen Seite, die ich genannt hatte, nämlich Moe. Und da kann mir niemand widersprechen, dass es echt ich sage jetzt aber oversaturated, weil ich weiß gerade nicht den deutschen Begriff, sorry. Der Markt davon ist übersättigt. Übersättigt, danke. Bitteschön. Ja, weil einfach jede Season kommen mindestens drei Moe-Shows und diese Season sind wirklich, also Yuru Yuri und dann dieses eine da mit diesen Kaffeemädchen und letzte Season war ja nur noch ein Biori. Ich meine, dagegen habe ich zwar nichts, aber es häuft sich an. Also innerhalb eines Jahres hat man da 20 Moe-Shows. Das Ding ist aber halt einfach, dass sich diese ganzen Moe-Shows so unglaublich gut verkaufen, nehme ich einfach mal an. Ja, und ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht vor mir. Ja, du brauchst die Zahlen gar nicht zu haben, du musst nur so Titel nennen wie Kaon und Haruhi Suzumiya und du weißt schon, was abgeht. Obwohl, Haruhi Suzumiya ist schon weniger Moe als jetzt sowas wie Kaon. Ja, gut, da hat man auch tatsächlich Jungs drin. Es ist Slice of Life Comedy halt. Ja. Weil teilweise werden die ja ein bisschen auch, innovativer, was dieses Moe-Genre angeht. Ich meine, sowas wie Free sieht man auch nicht jeden Tag. aber das war's dann auch schon. Und ich sag mal, auch wenn ich diese Shows teilweise gerne sehe, würde ich niemals sagen, dass ich sie wegen Substanz gern schaue, sondern einfach nur wegen der wegen Enjoyment. Halt. Ja, weil es halt die Atmosphäre. Wer ist so dämlich, hat die gesehen? Also, ich hab sie tatsächlich. Ach so, stimmt, ja. Du tust mir leid, Arsen. Hey, ich weiß nicht, irgendwas war kaputt mit dir damals. Es hat mich besser unterhalten als Shinsei Kayori. Okay, das ist jetzt schon fast beleidigend. Ja, was soll man denn auch schon Arsen machen? Hey, ich hab die vom TS gebannt. Ich durchgeschaut, ey, ich wollte. Ja, ich meine, was soll man auch schon erwarten von einem Monogatari-Fan und jemanden, der Kisei schon nicht gut fand. Ich meine, wir haben jetzt so oft schon Shinsei Kayori erwähnt. Ich will nur einmal sagen, höchstwahrscheinlich hat es bei dir an der Infodumping-Folge gehangen, oder? Ich glaube, das war Folge 4. Ich habe nicht nur Folge 4 geschaut. Dieser wandelnden Bibliothek gesprochen haben. Nein. Die letzte Szene, die ich geschaut habe, zumindest an die ich mich erinnere von der Chronologie her, war, wo sie das komische Beyblade-Turnier hatten. Achso. Ja, das war ach, ja das? Noch davor. Jo, oder? Das war Action pur. Ich hab an der Kante meines Stuhls gesessen, aber ja. Das ist Vorstellung, was du einfach nicht verstehst, du Opfer. Natürlich. Das ist aber zu deep. Das ist extrem relevant später. Nicht. Übrigens, Fun Fact: die Musik, die dort während dieses Spiels gespielt wird, die erinnert einen unglaublich stark an das Yu-Gi-Oh! Game, was mal, was weiß ich wann, vor 10 Jahren rauskam. Nice. Just nice. Saying. Ja, welches, also jetzt, welches hast du es ihm gegeben? Gespielt. Ach, irgend so ein irgendwas, keine Ahnung, das war in meiner Jugend, da erinnere ich mich noch nicht mehr dran. Warum will ich ja, irgendwie nicht mehr dran? Was ich noch wegen dem Moe sagen würde, dazu muss man noch ergänzen, Moe und ganz gut verkauft sich, wenn es sogar noch Idol-Gedöns mit dabei ist. Also ja, dieses ganze Love Life. Tafu-Service einfach. Ja. Love Life ist das Beste, Mann. also wenn es von Demo synchronisiert wird, dann ist es wirklich das Beste. Falls du das Video kennst. ja, das ist auch so dieses Idol-Zeugs da. Das ist ja an sich einfach nur Moe, aber hat dann halt diesen noch zusätzlich Idol-Zeugs drin. Ich meine, zeigt mir die Person, dessen Herz nicht geschmolzen ist, als man zuerst Nico Nico Nie gehört hat. Also bitte. Wer kann da widerstehen? Was soll das? Ja. das ist wieder so eine spezielle Sparte, in die ich noch nicht irgendwie reingegraben habe. Wird mal langsam Zeit. Oder? Ja, wird mal langsam Zeit, dass ich auch live anfange. Ja, dann holst du dir auch die App auf Sandy, pass auf. Bei den ganz coolen Leuten, die Kantai Collection schauen. Ja, und diese Idol-Shows sind ja wirklich dann noch doppelt so erfolgreich wie die normalen Moe-Shows. Also zumindest kommt es mir so vor, so viele Idol-Master-Staffeln, wie es gibt. Ja, Games. Ist auch so. Dieses Idol-System, sag ich mal, ist ja generell ziemlich erfolgreich in Japan. Ja, ja, ich meine, selbst im echten Leben ist das ziemlich erfolgreich bei denen. Eben. Du da deine paar jungen Mindestens Mädels hast, so die singen und nach einem Jahr wieder vergessen werden. Ja, ich meine, das ist vom Prinzip auch nichts anderes, als was du im Westen hast mit solchen. Ja, mit den ich will es nicht Menschen nennen, solche Sachen wie Hannah Montana. Problem ist, wir haben weniger süße Mädchen, was soll das? Ja, unsere Mädchen sind ja auch nicht asiatisch. Die haben so viele süße Richtig. Mädchen, die können daraus eine Industrie machen. Also wir, unsere Rasse ist inferior, warte mal. Okay, ja, red weiter, was ist mit unserer Rasse? Unsere arische Rasse, nein, okay, jetzt das Thema streichen wir. Piep das raus, sonst kommen wirklich dann noch hier die Bundeswehr oder so. Die ganzen SJWs und... Nee, das ist ja, der Staat würde kommen, weil das ist ja verboten. Darfst nicht erwähnen. Was Rasse darfst du sagen? Nein, du darfst nicht Aria sagen. Was? Klar. Was darfst du nicht sagen? Du darfst nicht Dinge erwähnen, die mit Hitler zu tun haben, ansonsten bist du verfassungswidrig, ja. Okay. Den Podcast hier sehen eh nur zwei Leute, weißt du, da stimmt es eigentlich keinen. Ich und... Außer einer davon ist jetzt zufällig bei der Polizei. Ich meine, ich höre es mir nochmal an und dann... Dann schneidest du alles an den Anfang. Genau. Gut. Das wird der einzige Inhalt, von wem es einfach 10 Minuten still und dann fängt der Podcast sich dich an. So ein langsamer Fade-In von einfach der Polizeinummer. Du denn, Moe und Idols waren wir. Jawohl. Ja, und was auch ganz stark im Kommen ist, dann die ganze Videospiel-Scheiße, also seit Sword Art Online, also das ist schon fast kam jetzt ekelhaft. Echt eine ganze Menge danach noch, Sword Art Online, dann kam Lock Horizon, Overlord. No Game, No Life, Overlord, Gate. Ja, obwohl Gates. Ja, Gate im entferntesten Sinne. Dann Machi, das war Bullshit. Das war doch gar kein Game. Ja, es hat auch Game in was real. Also sie haben Stats, Crafting und... Ja, und ein Dungeon-System. Richtig. Oh. Gilden, ich meine. Na, das ist so grauenhaft. Das ist halt auch wieder was sehr populär ist. Ja, aber die verkaufen sich aber auch wirklich, weil es einfach immer diese halt neu, weißt du, ich meine, es gibt immer einen Haufen 12-Jährige, die gerade ihren 13. Geburtstag hatten und ein neues MMO spielen. 12-Jährige, die gerade ihren 13. Geburtstag hatten. Ja, deswegen kommen die ja so oft raus, weißt du, weil das immer wieder neue 12-Jährige, die es schauen. Deswegen sind die auch so erfolgreich. Verstehst du das? Ach. Also 13-Jährige, ja? Ja, 13- oder 12-Jährige. So. Also was ist verwirrt, was ich jetzt mit der Demographic... Nein, nein, okay. Ja, du fängst einfach an von wegen 12-Jährigen, die gerade ihre 13 Geburtstag haben. Ich meinte einfach nur junge Teenager. Dankeschön. Okay, ich versuche nächstes Mal weniger kompliziert zu Jetzt klingen. wo wir das festgestellt haben, okay. Ja. Ich bezweifle, dass die Leute, die tatsächlich damals Sword Art Online mochten, jetzt jeden einzelnen anderen Videogame-Anime sich gekauft haben auf Blu-ray. Das ist höchstwahrscheinlich einfach, weil die Demographic niemals weggeht dafür, weil es immer Kiddies gibt, die gerade ihr erstes MMO gespielt haben und unbedingt mal eine Serie darüber gesehen hätten. Und ja. Ganzen WoW-Faggots, die jetzt einfach auf Anime kommen dadurch, ich merke Ja, schon. wo ich auch sagen muss, Overlord richtet sich dann eher an die AG Lords, die 15 sind, weil Ja, der Typ halt komplett schon. von Anfang an OP ist. Und dann die krassen Was Kirito nicht Teenager, war. ha? Ja, Kirito war auch Oder OP, aber jeder. Kirito war OP, aber das ist halt so Aber bei der. Kirito hast du wenigstens noch ansatzweise gesehen, dass er im echten Leben ein Loser ist. Und die ganzen edgy Teenager sind das ja nicht und können sich entsprechend nicht damit identifizieren. Ja, der das Typ bei ist Overlord Fakt. war auch ein Loser. Das merken die erst so nach 3 Folgen dann, dass er eigentlich doch voll OP ist. Ja. Okay. Da kommt ja jetzt auch einen Film raus zu SAO. Oh Und ja, ich würde es kaum erwarten. ich würde ja glatt darauf wetten, dass der floppt, weil ich glaube, die Fanbase Na. so wirklich langsam wegbricht, Gab's denn was die nicht auch so. diese Ja. Extra Edition, die da irgendwann rauskam, hat die nicht auch Ach gefloppt? so, ja, die war, das war Filmlänge an einfach nur Recaps. Ja. Man, mittlerweile ist es relativ cool geworden, über SAO zu haten. Selbst die damalige Fanbase zieht mittlerweile mit. Jetzt wollen alle Hipster sein. Ja, Ja, das ist ja so Hipster. jetzt ist halt No Game No Life der Shit geworden. Also, dann mach's eh. Was? Ehrlich gesagt höre ich niemanden, der darüber redet, aber vielleicht in Ja, der nicht deutschen mehr Community. zumindest. Nicht mehr Zum Glück nicht zumindest. mehr. Und Danmachi ist auch relativ schnell Ja, vorbeigezogen, aber dafür haben wir den Danmachi Attack on hat Titan sich. Schwachsinn. Also wer mochte Danmachi? Ernsthaft? Also das wäre mir neu, dass das irgendwie beliebt war. Aber ich Es treibe mich wohl hatte. zu Es wenig bei ist Plebs rum. dasselbe wie mit No Game No Life gewesen. Das Ding hat sich einfach gut präsentiert. Vom Soundtrack her und so weiter. Ich kann mich an keinen einzigen Song aus Echt Danmachi nicht? erinnern. Ne. Ich meine, Danmachi hatte nicht durchgängig gute Songs, Das aber die Opening zum Beispiel habe ich Songs. komplett vergessen. Ja, das Opening ist auch shit. So. Aber ich kann gleich mal raus und einen Song von Danmachi, den habe ich mir runtergeladen, den höre ich von Zeit zu Zeit gerne. Den habe ich mir auch auf meine von wegen Gaming Grind Fick dich Liste gesetzt. Hör ich gleich mal raus und der war richtig. Ich glaube, der ist allerdings auch nur in den letzten paar Folgen gelaufen. Aber wie gesagt, das Ding hat sich halt einfach wie No Game No Life einfach visuell und Visuell war soundtechnisch es auch ex. nicht toll. ex Ja, gut, das ist wieder Also, geschmackmäßig. Ich hab. ja, verglichen mit No Game No Visuell Life war war es echt visuell. durchschnittlich. Ja, visuell war bei Danmachi wieder, von wegen, du musst ja natürlich unterscheiden, von wegen. Die haben so viel Budget reingesteckt, sobald der einen Fuß in den Dungeon gesetzt hat, sind die Glow-Effekte einfach mal auf 250% angestiegen. Also, die CGI-Monster haben mich echt aus den Socken geschmissen. Und ja, nee, ich find's ja immer so faszinierend, von wegen, dass er einfach, sobald der Typ in den Dungeon gegangen ist, seine Haare einfach komplett weiß gegangen sind und selber geleuchtet haben. Da Ah, muss ja, ich einfach mal, stimmt. ja, die haben ja ihren Das war eigenen sein Glow-Effekt spezieller gehabt. Skill, das war ein passiver Skill, Ja, damit er passiv. auch Haben die im das jemals Dungeon erwähnt? Licht hat. Protagonist, genau. Und nachts leuchtet er eigentlich auch. Beziehungsweise generell im Dunkeln. Muss immer eine Mütze tragen, damit die Leute schlafen können. Richtig. Ja, wie gesagt, das. Ich meine, Danmachi war so eine Show. Ich meine, ich habe es ja auch angeschaut komplett. Und das war halt so ein Ding, das hat man sich nebenbei angemacht, während man irgendwas anderes im Hintergrund gemacht Ja, hat. Sei froh, ich. dass du es nicht aktiv geschaut hast. Ja, ich bin ja auch Ja. nicht so bescheuert und würde auf die Idee kommen, das zu tun. Nee, Ja, ich hab erstens so da. dumm. Ich hab mir das den absolut hirnlosesten 2D-Grinder angeschmissen, den ich gefunden habe. Und hab dann Danmachi gebinged. Und Warte, dann war ich auch völlig dumm 2D-Grinder? shit. Ja. Sagt mir gerade nichts. Ja, ich weiß nicht, also in Richtung entweder, sagen wir mal, Elsword oder Maplestory, den ganzen Ach Schwachsinn, oder halt von wegen so. einfach Arcade Fighter. Other Double Dragon Konsorten. Alright. Wann Ja. denn? Ich bin ja ein bisschen so, ich hoffe ja im Stillen, dass dann so in vielleicht 2, 3 Jahren mal endlich ein Anime kommt, der das Ganze, nein, nicht parodiert, sondern hier so ein bisschen, der es einfach mal richtig umsetzt in dem Sinne. Aber das sind Gaming-Anime. still. Ja, einfach, dass man diesen Gaming-Aspekt einfach mal gut umsetzt. Ich meine, Du du wirst es Black. schaffen, aber das finden die meisten extrem langweilig. Ich meine, wie willst du auch irgendwo das gut umsetzen? Ich meine, wenn du als Studio rangehen würdest und würdest dir eine Demographic für einen ernsthaften Gaming-Anime überlegen, der auch wirklich nur das thematisiert. Würde sich nicht verkaufen. Ja, exakt. Gut, das würde Von ich wegen du hast. bezweifeln. Ich meine, es gibt Anime, die in Richtung hier Virtual Reality und Shit gehen, aber das ist halt einfach nicht das Main Topic. Du hast einfach Gaming kannst du nicht in den Fokus setzen und dann sagen, wir machen daraus jetzt Textualize. Ja, du kannst auch ganz schlecht irgendwie eine ernsthafte Story in einer Spielewelt irgendwie rüberbringen, ohne dass es komplett lächerlich ist. Siehe Sword Art Richtig. Online. Ja. Ja, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich die Idee verkaufen, aber. Ja. Ich meine, böse Zungen behaupten, dass Bitum und Lock Horizon richtig gut wäre, aber. ich hab's nur gehört, ich hab beide Animes abgebrochen. Ach so, okay, gut. Bitum ist eine der wenigen Shows, die ich gar nicht über die erste Folge mehr geschaut habe. Lock Horizon könnte ich es vielleicht noch nachvollziehen, wobei ich das auch komplett langweilig fand. Ja, Lock Horizon war genauso shit. Es ist irgendwie eine Art Slice of Life, weil einfach nichts wirklich Wichtiges passiert. Bitum ist echt Schwachsinn. Bitum ist einfach nur noch hirntot. Also der Writer hat einfach nur aufs Blatt gekotzt. Ich bin mal eine Sekunde auf, Kam. Okay. Ja, ich bin du musst es ja nicht schneiden. Ja, dann hat man noch Excelwood übrigens. Das haben wir noch vergessen zu erwähnen. Was auch eine Fortsetzung bekommt, wo jetzt nicht ganz klar ist, ob Film, Serie, OVA oder whatever. Excelworld war ja auch vom selben Genie wie Sword Art Online. Ja. In derselben Dimension. Ja, da gibt's ja echt krasse Theorien, dass Asuna und Kirito irgendwie die Eltern von der einen aus Excelworld sind. Ja. What? Ja. Okay. Oh, ein Glück verbringe ich nicht so viel Zeit in der Anime-Community, das würde mich nur depressiv machen. Ich muss aber zur Verteidigung von Excelworld sagen, dass die ersten 3-4 Episoden eigentlich ganz entertaining war, weil es da einfach gutes Ding Pacing hatte. Das Ding einfach unterhaltender ist ja auch, ich weiß auch nicht wieso. Naja, es hatte einfach vielleicht wirklich gutes, nein, es hatte einfach gutes Pacing am Anfang. Du hattest schnell die Welt erklärt, du wusstest, worum es ging, du wusstest, wo das Ziel ist. Und meinst dann, du jetzt Pacing oder Erzählgeschwindigkeit? Da muss ja da muss ich ja ganz klassisch unterscheiden, ne? Ja, aber für die Casuals, ich meine, keine Ahnung. Ich meine, hat ein ordentliches Tempo drin, so dass du den ganzen unwichtigen Kram. Aber Tempo ist doch, damit putzt man sich die Nase. Jetzt. Also benutzt die Wörter anständig. Habe ich gerade irgendwas ganz Wichtiges verpasst? Du hast was ganz Lustiges verpasst. Ich habe gesagt, es hatte gutes Pacing. Und darauf hat Dixo gesagt. Der hat die Twitter-Diskussion referenziert. Um welchen Anime geht's denn? Excelworld. Ach du Shit. Der war zumindest, also der war anfangs einfach unterhaltender, weil es gutes Pacing hat. Ich sage jetzt einfach Pacing. Wie kannst du so? Habe ich auch nichts gegen. Fuck die Spackos, die was anderes sagen. Das hatte halt anfangs gutes Pacing und dann macht es halt fast denselben Fehler wie Sword Art Online. Erst eine Vacation-Folge oder eine Vacation-Arc und dann halt Victimizing von der besten Freundin und so einen Scheiß. Ja. Und sehr viel Bullshit halt. Ja, das war irgendwie, ich meine, es hätte wirklich einfach sehr entertaining sein können, wenn es so bei der Schiene geblieben wäre, die es am Anfang hatte, einfach ein bisschen Fokus auf die Kämpfe, scheiß drauf, ob es Sinn ergibt oder nicht und dann, naja. Aber ich muss sagen, dass ich die Kämpfe dort unterhaltender fand als bei SAO. Ja, bei SAO war das ja auch immer ziemlich schnell vorbei. Ja. Aber die waren gut animiert, I guess. Der einzige richtige Kampf, der in SAO war, wo man nicht sofort wusste, wie es ausgeht, war der erste Bosskampf, I guess. Wo noch der Raid-Leader sterben musste, damit man irgendwo Kirito rennt. Kirito, der Bieter. Der böse Bieter, ey. Ja, und dann ab dort kam ich glaube, der nächste Kampf war direkt, da haben sie ja einen Timeskip gemacht, einen kleinen, wo er dann die Loli trifft und dann einen Haufen PKer, er einfach plötzlich so und die hacken einfach zu siebt auf ihn ein und nichts passiert. Okay, jetzt ist vorbei, okay. Ja, dazwischen hat er noch seine eigene Gilde gehabt, die verreckt ist. Ja. Ihn traumatisiert hat. Ja, so. Angst. Gut. Oh Mann. Ja. Aber wenn ich echt mal so an diese Szene... von ihm war auch nach einer Folge wieder vorbei. Wenn ich an diese Raid-Szene denke... Da denke ich mir echt, teilweise haben das bestimmt Leute sich angeguckt und haben gesagt, boah, cool. Aber wenn ich daran denke. Das ist ja wie in echten MMOs. Ja, ich renne dann rein und wreck alles. Alleine. Und in Wahrheit würden die einfach draufgehen, weil die Heiler nicht hinterherkommen. Und das ist echt so. Realism. Also wenn man wirklich MMOs gespielt hatte, ich meine, ich war noch nie Höchstlevel in irgendeinem MMO, aber selbst ich habe schon genug gespielt, um zu wissen, dass das Bullshit ist. Also ist das ehrlich gesagt noch fast eine lustige Szene, weil die einfach. Ich meine, das ist noch nicht mal möglich in einem Spiel. Wie unrealistisch kann man sein? Ja. SAO hat aber viel zu häufig vergessen, dass es eigentlich ein Spiel sein soll. Ja. Und sich dann dachte, oh nee, das passt gerade besser, deshalb machen wir das so. Deswegen hat er auch den Spitznamen Jesus Kun verdient, weil er halt irgendwie göttlich oder so ist. Ganz genau. genug SAO gehatet, dass es Mainstream geworden ist. Wir müssen jetzt so Dinge wie Attack on Titan haten, das ist noch nicht ganz so Mainstream. Wirklich? Aber Attack on Titan, ganz ehrlich, ich hoffe immer noch drauf, dass das Ding genauso wie einfach SAO irgendwann einfach verschwinden wird. Naja, die zweite Season kommt ja bald. Das wird interessant werden, dass die zweite Season genauso coole Kämpfe haben wird wie die erste. Ich bin guter Dinge, dass zumindest das Game absolut floppen wird. Nun ja, bei Attack on Titan ist es wenigstens nicht so, dass man weiß, bei SAO, wenn ein Kampf beginnt, dann weiß man schon, wer gewinnt. Und ich meine, bei Attack on Titan wurde er wenigstens ein paar Mal gekidnappt. Attack on Titan wird genauso grauenvoll gemerkt, wie es SAO wird. Schlimmer, ich meine, ja, würde ich sogar sagen, ist schlimmer. Die zweite Season kann man machen, was man will, aber der Live-Action-Film ist shit geworden, das Game wird shit werden. Also ich meine, das gesamte Marketing geht für die einfach den Bach runter. Und wenn jetzt die zweite Season enttäuschen wird, was ich denke, was sie wird, wenn die Leute einfach mit Erwartungen wie, boah, was weiß ich, was da reingehen. Aber Attack on Titan ist auch wirklich einfach zu erfolgreich in Japan selbst. Ich meine, wenn du da durch die Stadt läufst in Tokio oder so, da siehst du an jeder Ecke irgendwie den Colossal Titan oder so. Die hatten ja sogar teilweise in irgendeiner Fastfood-Kette den Titan-Burger. Und der sah so ekelhaft aus. Ich habe noch nie so einen ekelhaften Burger gesehen, aber der war extrem groß. Das war wirklich Monster. Das Erstaunliche ist halt, dass in Attack on Titan einfach der erste Anime oder beziehungsweise der erste Manga ist, der One Piece abgelöst hat, was so die Verkaufszahlen angeht. Und das ist schon. Ja, das ist schon krass. Das ist wirklich krass, wenn man sich überlegt, dass eigentlich, also von allen. Eine Zeit lang allerdings. Von allen Manga, die in Japan erscheinen, eigentlich nichts über One Piece geht, so. Ja, was die Verkäufe angeht. Ich meine, One Piece ist genauso Mediocrity, wenn man mich fragt, aber. Ja, wenn schon so lange läuft, dann ist das ja klar. Ja, ich bin auch gespannt, was jetzt aus der zweiten Staffel wird, weil die Fanbase ja jetzt, die ursprüngliche Fanbase, gealtert ist. Und da nehme ich jetzt mich selbst mal dazu. Und wenn ich überlege, wie ich, sag ich mal, diese ganzen Overacting-Sachen toleriert habe, als ich das erste Mal gesehen habe. Und wenn ich das jetzt, wenn das die zweite Staffel auch noch macht und die ganzen. Du wirst auch so umso lustiger. Ich glaube dann. Da hast du echt was zu lachen dann. Ich bin dann so einer, der kann über denselben Witz echt öfters lachen. Ich meine. Ja, du machst ja auch Memes. Das stimmt gar nicht. Na, ich bin gespannt, ob ich dann irgendwie einen Krampf kriege im ganzen Körper und dann. Den Rest des Abends kriege ich, nach der ersten Folge kriege ich einen Krampf und den Rest des Abends dann also, in Embryostellung auf meinem Couch. Also ich habe ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen den Manga gelesen und so wie ich das sehe, ich weiß nicht, wie schnell die den Anime dann machen werden, aber wenn die wirklich 1:1 den Manga adaptieren, dann werden die ersten 5 Folgen erstmal komplett nur labern sein und Langeweile. Oh nein, bitte nicht. Und nur so, weil die dann irgendwie das untersuchen mit dem Titan, der in der Mauer ist. Oh, Spoiler, oh. Nobody dann cares. Wird revealed, wer welcher Titan ist. Ja. Ja, aber auf die dämlichsten Arten und Weisen, wie es nur geht. Und ich bin echt gespannt, wie das dann im Anime wird, weil das kann echt nur dümmer werden. Ja, was in Attack on Titan, sag ich mal, ein bisschen mit etabliert oder mit weiter nach vorne gebracht hat, war dieses ganze, wenn es splattert, ist es Erwachsen-Ding, weil Attack on Titan halt so krass abgegangen ist im Westen, dass man dann gleich gedacht hat, ja, wenn es blutig ist, dann ist es gleich erwachsen. Und, ja, das ist wahrscheinlich immer eine Notion, das hat Attack on Titan jetzt nicht großartig vorangetrieben. Das ist ja auch eines der großen Probleme, was wir vorhin gequatscht hatten, noch mit den Horrorshows. Das ist ja auch so eine Geschichte. Wenn man wirklich durch die Anime-Shows durchschaust, die sich selber irgendwo als Horror betiteln, das ist nur Splatter. Es ist nur Splatter. Und genauso machen das Shows, die sich einigermaßen selber ernst davon wegen, die sagen, wir wollen dark sein, wir wollen story-heavy sein. Ja, Splatter. Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil es einfach einen ganz anderen Fokus hatte man auf Attack on Titan. Und es war halt der Hype-Effekt, dass dann alle gesagt haben, oh, Attack on Titan ist toll, aber nicht wirklich erklären konnten, warum es toll ist. Und dann gesagt haben, ja, weil's erwachsen sei. Ja, eigentlich war es wirklich, es war unterhaltend und es sah halt ganz geil aus und das Setting war unverbraucht. So. Das waren so Elfenlied Anyone. Sorry, wenn ich das unterbreche, aber zum Beispiel der Trailer, den sie rausbrachten für den Englisch-Dub in Amerika, sagte als Quote, The Walking Dead of Anime. Und Ja. Ja, soll ich nochmal die Ghost in the Shell-Verpackung holen? Dann weißt du, was ich von der Vermarktung von solchen Sachen halte. Ja, Also. aber da muss ich echt lachen, weil, wow, was haben die zwei Sachen gemeinsam, außer dass die Titans halt Außer, dass bisschen beides Shit ist. Zombies sind. Es, also der Walking Dead Walking nicht Dead ist gesehen, aber. Kacke. Also, Ja. hate Also, me, aber es ist Kacke. ich weiß nur, dass es mich ein bisschen nervt, weil es einfach so fucking bekannt ist und jeder Depp redet darüber. Ja, es Deswegen wüsste ich gar ist. nicht. Ich habe nach der dritten Staffel abgebrochen, weil es mir zu dumm wurde. Ja, das ist eigentlich, das ist, wie heißt das? Soap. Einfach Ja, nur mit Zombies, mittlerweile mehr schon. nicht. Die erste Okay. Staffel Aber war aber egal. wirklich noch interessant mit dem ganzen Setting und sonst was. Aber wir reden gerade nicht über Walking Dead. Genau, sondern über Zombies. Attack on Titan und die Auswüchse davon sind dann halt Sachen wie Akame ga Kill oder Oh. Tokyo Ghoul. Ja, das sind dann halt so die Sachen, die sich einfach an junge Teenager irgendwie orientiert. Aber merkwürdigerweise hat das ziemlich viel Erfolg immer im Westen. Also, Ja, genau, ich weiß nicht genau, das was da finde abgeht. ich auch Ja, interessant, weil weil das Tokyo Ghoul ist. in Japan selber ziemlich gefloppt ist eigentlich. Wirklich? Also Fruit A ist extrem gefloppt und die erste ist eigentlich, es hat 5000 Einheiten verkauft pro Volume, was nicht so viel ist. Es ist immer noch okay, aber es ist nicht sonderlich viel. Und wenn du überlegst, dass Attack on Titan, sag ich mal, frühest lief, also eigentlich auch nicht so den attraktivsten Sendeplatz hatte, dann ist einfach nicht wirklich das so richtig, dass Attack on Titan wirklich erfolgreich war oder gewesen wäre. Zumindest nicht in Japan. Oh boy. Vielleicht kann ich noch eine Sache hinzufügen zu der gesamten Industrie, wie sie heute ist. Das hat alles halt auch wirklich ein bisschen mit der auch. Ich meine, natürlich hat es mit den Fans zu tun und wie sich halt die Sachen verkaufen, aber auch halt mit der Indust mit der Wirtschaft, sag ich mal, weil momentan ist halt der Yen jetzt nicht so das Stärkste. Und diese Risiken einzugehen ist jetzt nicht so rentabel, wie es zum Beispiel 2006 oder 2007 war, wo eine Menge wirklich gute Anime rauskamen, die alle irgendwie ein bisschen was anderes probierten. Aber gleichzeitig war damals auch die Ökonomie in Japan weitaus besser. Und dasselbe war dann auch an dem Beginn der 90er und Mitte der 90er, wie auch halt Anfang der 80er, Ende der 70er. Und da sieht man halt immer, die besten Shows kommen so aus diesen, also meistens so von diesen Arten von Zeitspannen, da halt Japan damals ein bisschen mehr probieren konnte. Also sagen wir mal, wenn jetzt Japan wieder die Wirtschaft ein bisschen besser wird, könnten wir eventuell wieder ein neues, sag ich mal, Cowboy Bebop erwarten. Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist etwas niedriger als jetzt noch vor 10 Jahren. Aber ich habe immer noch Hoffnung. Ist halt, man muss wirklich einfach nur abwarten. Ich sag mal, Anime ist jetzt nicht komplett verloren, nur weil jetzt dieses Jahr fast alles Shit war. Und wenn es nicht Shit war, dann war es Ja, halt mittelmäßig. Durchschnitt. Ja, ich meine, sowas wie One Punch Man ist schon fast wie eine Art Geschenk des Himmels. Aber es ist, wenn ich mal das mal wirklich mit Anime vergleiche, die meinen Favorites sind, eigentlich einfach nur okay. Ja, auch einfach silly fun halt. Ja, silly fun, aber das ist wirklich dann schon was Schlimmes, wenn man schon sich darüber freut, dass ein Anime Fun macht, zu schauen. Also, das war dann damals in 2006 und Anfang der 90er war das so, dass du dann wirklich jede Season was hattest, was dir Fun machte. Vielleicht Was bist du auch jetzt. einfach nur zu kritisch. Ja, Richtig. natürlich. Also, was kritisches Ding angeht, ist das dann wirklich schon fast ein Fluch, Anime-Fan zu sein, aber ich denke mal, das ist eigentlich bei fast jedem Medium so. Wenn du Ja, willst, ich die glaube, Animes doch das. gar nicht mögen, offensichtlich. Genau. Ich würde da widersprechen, weil ich glaube, Anime ist als Medium einfach nicht so groß wie. Naja, gut, du hast Anime und du hast Realfilm. Oder du hast halt vielleicht noch Cartoons, aber sonst hast du ja kein vergleichbares Medium, was das angeht. Und Anime ist einfach nicht so groß wie Realfilmserien, die sich halt. Ich meine, du Ja, hast, das heißt, egal, du hast ja ich mein, zum. Writing hat ja nichts mit Budget wirklich zu tun. Das nicht, aber Anime trägt sich als Medium selber nicht. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es wird nicht Filme und ernst genommen Serien, wie genau, Filme real. und Serien sind so präsent in der medialen und vor allem in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, dass du einfach da auch mal was raushauen kannst, was einfach keine große Audience hat, keine Ja, aber große Zielgruppe. wenn es wirklich nur darum geht, dass man Anime ernst nimmt, dann kommen ja dann die Leute, die sagen dann, ja, Attack on Titan wird ernst genommen. Aber halt wegen all den falschen Gründen, nämlich weil einfach nur die, ich sag mal, die Atmosphäre und die Musik und halt alles drumherum scheint ernsthaft, aber halt das Writing an sich ist nicht wirklich viel besonderer als der Durchschnittsshonen. Und ehrlich gesagt, das ist ehrlich auch ein bisschen jetzt unter dem Durchschnitt, weil sowas wie Seven Deadly Sins, was letztes Jahr kam oder so, oder was dieses Jahr, keine Ahnung, Das wird dieses Jahr. letztes Jahr. Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr? Meines Ich weiß ist nicht. Ich schaue mal nach. Das war vom Spiel auch keine Writing Rolle. her Es war weitaus auf. besser als Attack on Titan. Es war, glaube ich, Aber es weil war es halt dieses so Jahr. ungewohnt ist, wurde es nicht so ernst genommen. Es hatte auch einfach generell ein gewisses Gesamtkeit. Ich meine, Dann ich wird habe. nicht Sins fing Oktober 2014 an. Ja, das kam, glaube ich, ungefähr mit Tokyo Ghoul so raus. Ich Ja. meine, es war einfach ein deutlich besseres Gesamtpaket. Die haben einigermaßen von wegen. Vor allem die Charaktere einfach deutlich besser verpackt gehabt als Shingeki no Ja. Kyojin. Damit ist das Shingeki halt no einfach Kyojin hat ja komplett gar keine abgestürzt. Charaktere, das ist ja die Sache. Exakt. Ich meine, das wäre der große Punkt von wegen. Ich hatte einfach deutlich mehr Spaß, jede Woche die Kommentare zu lesen, was die Leute darüber gehalten haben, als die tatsächliche Show zu schauen. Seit Folge 6, oh, Aaron ist gestorben, ist so unique! Und man sitzt dann halt da und kommt aus dem Und das Kopfschüttel nicht mehr raus. in der nächsten Folge kommt er halt einfach wieder, ne? Ich Ja. glaube, es Dann waren heißt es, sogar drei oh, Folgen, Aaron, aber. Aaron ist ein Titan, ist so unique. Er hat Ja. ein Power-Up bekommen, so einzigartig. Er hat jetzt einen Mecker, nur aus Fleisch. Yay. Aber man muss bei Attack on Titan, also was die Wirkung im Westen angeht, auf jeden Fall unterscheiden, was den Hype-Faktor angeht. Ja, das Also, ist ja halt das das ist. Directing, die Musik und das Geschrei. Ja, Das aber waren sozusagen die das hat Hype-Maus. ja, sag ich mal, das hat ja nur Erfolg gehabt im Westen, weil es in Japan so gehypt worden ist. Und dann, ich sag mal so, Die Weeps haben es dann ja, hier rübergebracht. also da hört dann jeder, oh, in Japan geht das so durch die Decke und so, das muss ja gut sein, so in dem Sinne. Und dann gucken das halt auch Nicht-Anime-Fans. Und das ist halt ein absolutes Gegenbeispiel dazu, wäre ja Cowboy Bebop, was ja auch im Westen extrem erfolgreich war. Ja. Also, und was halt auch ein sehr großer Anteil daran ist, dass es halt, sag ich mal, noch ein paar erwachsene Anime-Fans gibt, einfach weil die aus dem Zeitraum sich mit dem Medium beschäftigt haben. So, und deswegen, das ist halt das Problem. Attack on Titan hat halt Leute erreicht, die sich mit dem Medium nicht beschäftigt haben oder sich grundsätzlich nicht mit dem Medium beschäftigen oder nicht so viel beschäftigen. Und das ist halt der Unterschied zu Serien. Ich sag mal so, gibt halt wenige Leute, die sich jetzt, die zumindest nicht wissen, was so die aktuelleren, größeren, guten Serien sind. Also, was sind denn jetzt die aktuellen guten Animes, kann man natürlich fragen, aber die mediale Präsenz von Serien und Filmen ist halt einfach viel, viel größer so und gesellschaftlich akzeptierter. Ja, Deswegen und es ist ist das auch halt. akzeptierter, das zu kritisieren, muss man auch dabei hinzufügen. Wenn jetzt Eben. jemand Breaking Bad oder so kritisiert, da wird er jetzt nicht zu 90% nur Hate dafür bekommen, sondern die Leute lesen sich tatsächlich auch vielleicht mal die Review durch. Und bei Anime ist es wirklich so, scrollen die Leute runter zu der Bewertung, wenn sie nicht dem entspricht, was man erwartet hat, dann kriegt man nur Hater-Kommentare, die nicht mal irgendwie einem helfen, Reviews besser zu schreiben. Ja, was hauptsächlich auch daran liegt, dass einfach eine andere Altersgruppe hat, Ja. zumindest momentan. Es ist halt, es wird sich halt zeigen, ob sich das in Zukunft ändert. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung. Also ich sag mal, von der aktuellen Generation, so Sword Art Online, Attack on Titan, ja, die sind jetzt halt 15, 16, was weiß ich. Und sag mal, ein Drittel davon wird sich vielleicht maximal noch länger mit dem Medium beschäftigen. Ja, ich Und meine, ich habe ja selbst Kritiker, die ich tatsächlich noch respektieren kann, deren Meinung, und selbst die fangen langsam an, irgendwie aus dem Medium Anime rausgehen zu wollen. Zum Beispiel Gojis ist zumindest ein ziemlich guter Analyst, und der hatte letztens auf Twitter dann gesagt, irgendwie habe ich keinen Bock mehr darauf und ich mache jetzt Filmzeug. Also wird er jetzt höchstwahrscheinlich nach seinem nächsten Video dann anfangen, über halt westliche Filme zu reden oder Serien auf seinem Channel. Oder auch Anime Everyday hatte letztens irgendwie gesagt, dass er einfach durch diese ganzen Seasonal-Scheiße einfach keine Lust mehr auf Anime hat, und er musste jetzt nochmal Mushishi rewatchen, damit er wieder ein bisschen Lust auf Anime bekommt, weil sonst hätte er wahrscheinlich einfach keine Videos mehr gemacht für ein paar Wochen. gute Idee. Und er hat ein schönes Video dazu gemacht, übrigens. Ja, das hat ihn halt auch inspiriert dazu, ein ziemlich gutes Mushishi-Video zu machen. Aber der musste es halt schauen, weil er echt keinen Bock mehr hatte auf Anime. Und er brauchte irgendwas, das ihn wieder daran erinnert, warum er eigentlich das Medium mag. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist halt der Unterschied, dass sich Anime von selber nicht trägt. Deswegen, die Hoffnung ist einfach sehr gering. Und ich glaube, Anime oder sagen wir mal Trickfilm allgemein, weil du hast ja einen ähnlichen Effekt, hast du ja bei Cartoons, weil nur das Cartoons halt wissen, dass sie hauptsächlich eine Kinderzielgruppe jugendliche Audience haben. Und du hast, also entweder hast du halt Kinder oder du hast halt Erwachsenen-Comedy wie South Park oder Simpsons etc. Und sonst hast du halt, hast halt nur die zwei Sparten. Und bei Anime hast du halt sehr viele Projekte, die dann so in diese Zwischending gehen, die zu so tun, als wären sie erwachsen und ganz die Splatter reinbringen. Das wird sich halt zeigen, ob das dann halt wirklich irgendwann mal den Schritt macht, ernsthaft was zu bringen und das dann auch kommerziell zu vermarkten. Und das hängt halt sehr viel davon ab, wie die momentan die Wahrnehmung im Westen ist. Es macht es halt nicht leichter, wenn es momentan ein Aushängeschild sowas wie Attack on Titan ist oder so dann online. Ja. Also am Ende des Tages können wir alle sagen, dass wir eigentlich keinerlei Einfluss drauf haben, welche Anime beliebt werden und welche nicht. Also ich meine, am Ende ist es immer noch einfach nur der Grund, dass es halt in Japan erfolgreich ist und dann eventuell kommt es hier rüber. Also wir sind keine Japaner, das ist das Blöde. Das heißt, wir können noch nicht mal wirklich den Markt bestimmen, indem wir Anime kaufen, weil das spielt echt kaum Rolle für die Leute, die die Anime dann machen in Japan. Ja, man kann ja nicht mal den deutschen Markt groß beeinflussen, weil die Sachen, die ich mir gerne kaufen würde, sind nicht lizenziert. Also, ja, oder es wird oder halt das lizenziert, was auch in Japan erfolgreich ist. Ja, naja, gut. Halb. Also Mushishi ja, ist eigentlich Galaxy in Japan. Tatami Galaxy ist tatsächlich eine der wenigen Sachen. Black Lagoon und Gurren Lagann sind lizenziert und naja, also von den neueren Sachen. Gurren Lagann ist aber auch generell ziemlich bekannt gewesen. Also, ja. Ich meine, das ist jetzt nicht einer der besten Animes, aber auch definitiv kein schlechter. Das ist halt so eine der wenigen Ausnahmen irgendwie, die tatsächlich kommerziell auch Erfolg hatten. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach ein Shonen ist, denke ich mal. Das ist da ziemlich schwer, nicht erfolgreich zu sein. Ja, aber du kannst halt, würde ich das gar nicht so verallgemeinern, weil Mushishi war eigentlich gar nicht so unerfolgreich in Japan. Dafür, dass es 9 Jahre brauchte, bis die zweite Staffel rausbrachten. Ja, die erste Staffel war trotzdem erfolgreich und die ist jetzt von 2006 und hat immer noch keine Lizenzierung. Also, ich würd ja gerne Anime unterstützen, aber wenn ich dann halt nur so einen Scheiß sehe wie Tokyo Ghoul und Strike Witches und whatever. Also ich meine, was sind, waren denn jetzt so die besten Lizenzierungen der letzten Jahre? Also, Thank You Notaro, Steins Gate. Also, wenn ich jetzt von den Besten ausgehen müsste. Nee, ich meinte, was war denn jetzt das Beste, was in den letzten Jahren lizenziert wurde? Thank You Notaro ist Shit, also, das zählen wir schon mal nicht dazu. Ja, Steins Gate sieht zumindest schön aus und hört sich cool an. Ja, Steins Gate ist ehrlich gesagt nicht scheiße, wie gesagt, wir haben es schon mal erwähnt. Ich meine, da gibt es Schlimmeres, das man lizenzieren könnte. Zum Beispiel Thank You Notaro. Naja, das fand ich auch noch. Das hat auf jeden Fall einen geilen Soundtrack. Das lasse ich mir nicht nehmen. Gintama wurde lizenziert, meine ich. Da gehen ja auch die Fans drauf ab. Habe ich nicht gesehen. Ja, Gintama, lizenziert werden. Ich weiß nicht, ich habe das nicht richtig mitbekommen. Ich habe letztens mit anderen Anime über whatever habe ich gequatscht gehabt und der wollte mir auch unbedingt Gintama andrehen. Soll doch einfach nur schon Comedy sein, oder nicht? Ja, es hat wohl auch ja, ein paar ernsthafte Arcs. Oh, Bullshit. Das kann aber jeder schon in irgendwo behaupten, aber im Endeffekt hat es trotzdem keine Konsistenz. Also ich muss, also Pflicht ist für mich, ich soll mir die ersten 26 Folgen anschauen. Ich habe mir ein bisschen von den ersten paar Folgen angeschaut und ich habe hier zwischendurch mir mal ein paar Skits angeschaut von einzelnen Folgen. Wenn jemand sagt, ja, du musst mehr als eine Folge schauen, um zu wissen, ob sie gefällt, dann höre ich jetzt gar nicht mehr zu. Ja, und okay, die Sache war halt, dass er mir, um mich zu überzeugen, wollte er mir unbedingt eine Folge zeigen. Das war 270, irgendwie sowas in dem Dreh. Da habe ich mir auch schon gedacht, uff, wenn die erste Folge, die dir in den Kopf kommt, Folge 270 ist, habe ich kein gutes Gefühl bei. Aber es ist halt nichts Besonderes. Ich meine, du gehst da rein und es ist halt genau was hier du gerade gesagt hast, Siegel, es ist eigentlich eine schöne Comedy. Und zwar die flachste Art davon. Und ich sehe halt absolut keinen Appeal drin. Aber ich sehe generell keinen Appeal in Shows, die generell über 50 Folgen haben. Ja, auch wenn es Ausnahmen gibt, muss ich dabei sagen. Aber das sind halt große Ausnahmen. Ich meine, diese Ausnahmen tun sich beispielsweise auch größtenteils nicht im Shonen, in der Shonen-Zielgruppe abspielen. Doch, eins. Ja, doch, FMA zwei. Ja, und zwei. Hunter x Hunter. Ja, das habe ich beide noch nicht geschaut. Ja, das sind aber auch nur wirklich zwei Sachen von Hunderten. Also. Ja, wo ich dir aber widersprechen muss, ist das mit der einen Folge. Ja, wieso? Also, selbst Shinji Kaiori, erste Folge ist, also, ja, aber bei weitem nicht so gut wie die Serie im Endeffekt. Oder noch besseres Beispiel, nehmen wir die erste Folge von South Park. Also, ist die erste. Wieso nimmst du South Park als Beispiel? Cartoons, Woodface. Ja. Nee, oder South einfach Park hat die ersten sechs Staffeln von South Park. Story oder so. Ja, das der mag Grund, sein. Warum ich Shinsei Kaiyori weitergeschaut habe, ist, weil die erste Folge hat mein Interesse geweckt. Wenn es das nicht getan hätte, hätte ich es nicht weitergeschaut. Und ja, man kann sagen, vielleicht, dass es eine der schlechteren Episoden von Shinsei Kaiyori ist, aber dennoch ist es halt, wenn eine man weiß, Episode. Ja, ist dennoch immer noch vergleichsweise eine gute erste Episode, wenn ich mal es mit anderen Anime vergleiche, die ich so gesehen habe. Ja, das mag sein, aber trotzdem finde ich es ein bisschen komisch zu sagen, naja, wenn die erste Episode dich nicht guckt, dann... Niemand sollte das als, sag ich mal, Kritikpunkt nehmen, jemandem etwas zu empfehlen, weißt du, so... Ja, es ist extrem gut, aber schau bis da und da und ich kann dir nicht sagen, warum. Also, das muss echt ein guter, sehr guter Grund sein, warum dir jemand sagen würde, ja, verschwende bitte 8 Stunden deines Lebens, damit du eine gute Sache sehen kannst. Ja, gut. Nee, Jojo sind ja auch die ersten 10 Folgen Verschwendung. Ich, also, zum, Leute, wie ja, zum Beispiel Bob Samurai sagen, Leute, die zum Beispiel Bob Samurai sagen, dass die erste Arc die beste ist. Also das ja, ist auch Bob Samurai, okay. Ja, der, hat das, der sieht das Ganze halt ein bisschen als Charakterstück, weil halt Dio und so ist halt ein bisschen ernst zu nehmen da ist jetzt in, sag ich mal, der dritten Arc, weil der dritten Arc ist halt wirklich einfach nur so Horror, ich bin böse. Und in der ersten hat er halt ein bisschen Entwicklung und so. Halt, da kann man es ein bisschen noch ernst nehmen in dem gesamten bizarren Nonsense, in das in Jojo so abgeht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die erste Arc mir so doll gefallen hat. Ist halt... Halt aber auch nicht wirklich die allerschlimmste. Wenn man den Manga gelesen hat, was hier keiner gemacht hat, also halte ich jetzt die Gosch. Ja, was man vielleicht noch ein bisschen besprechen könnte, wie dann jetzt so die Wahrnehmung, sag ich mal, verändert hat von Anime, also oder wie die Wahrnehmung aktuell ist, so hier im Westen, hier in Deutschland. In Deutschland, non-existent. Mein Vater hat irgendwie letzte Zeit nach wie vor dieselben Vorurteile gegen Anime. Ich glaube, ich kann das ziemlich gut beschreiben, was so das Image von Anime ist in Deutschland, indem ich einfach nur mal sage, wie mein Vater darauf reagiert hat, als er irgendwie mitbekommen hat, dass ich Anime schaue. Und hat einfach nur gesagt, also ist das nicht irgendwie komplett, also Quote, ist das nicht irgendwie dieses komische Kitsch-Zeug, bei dem die Leute irgendwie total bunt in der Stadt rumrennen, wenn die Fans davon sind? Und das so, das war sein erster Eindruck, weil einfach Anime sagt ihm kaum was. Und wenn, dann hat er es einfach im Fernsehen in irgendwie merkwürdigen Freakshows praktisch, ja, so die Freakshows hat er gesehen. Sieht, ja, da das ist sozusagen sein Image von Anime-Fans und sozusagen dann auch Anime. Und ich wette auch, der hat wahrscheinlich schon Anime gesehen, bestimmt irgendwie einen Ghibli-Film oder so, aber der hat halt nicht wirklich gecheckt, dass es aus Japan ist, weil, ja. Spirited Away, was sowieso jeder geschaut hat. Ja, ich glaube, das habe ich sogar zusammen mit ihm geschaut, als ich schon ein Kind war. Ja, nein. Ich habe das auch mit meinen Eltern geschaut. Das ist ziemlich, wenn man über Anime-Filme redet, ist das das Erste, was aufkommt. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so das Hauptmerkmal, was man jetzt sagen kann. Anime wird zumindest jetzt als Anime wahrgenommen. Ich meine, es gab eine lange Zeit, wo es halt einfach Zeichentrick wie das. Finde ich aber besser. Ja. Zumindest wissen Leute jetzt, was das ist. Es gibt keinen wirklichen Grund. Also ich finde, ja, wir sind jetzt hier in einem Anime-Podcast und wir gehören zur Anime-Community und blablabla. Bla bla. Aber weißt du, wenn ich jetzt irgendwelche göttlichen Kräfte hätte, dann würde ich dafür sorgen, dass einfach jeder es einfach nur Zeichentrick nennt, weil ich sehe keinen großen Unterschied zwischen... also ich sehe schon Unterschiede, was halt westliche Cartoons und halt japanische Anime angeht, aber ich finde, der Grundbegriff und der Unterschied, warum wir das anders nennen, ist halt einfach wegen den falschen Gründen, weil irgendwie... Leute haben halt damals irgendwie gedacht, oh, das ist ja absolut was komplett anderes, weil ich will mich irgendwie nicht identifizieren mit westlichen Cartoons, weil die sind ja voll für Kinder und so und deswegen nennen wir das jetzt anders. Aber halt in Japan nennt das einfach jeder Animation und ja, die sind kein Grund, da Unterschiede zu sehen. Ich bin, gerade wenn wir darüber reden, von wegen, was das Image von irgendwas angeht, würde ich sagen, dass es gerade deswegen wichtig ist, dass man eigentlich die Begriffe stark unterscheidet. Weil beispielsweise, wenn du mal die aktuellen Cartoons, die so laufen, beispielsweise, wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast hatten wir schon Adventure Time genannt, ne? Ja. Wie die meisten Cartoons, die großartig rauskommen, legen einen viel stärkeren Fokus auf, sagen wir mal, den Comedy-Anteil. Sagen wir mal, wenn ich Anime... Ja, aber es gibt genauso Anime, die auch einfach nur für Kinder sind oder nur für Comedy. Das behaupte ich auch gar nicht, aber der Unterschied bei Anime ist von wegen, dass du keinen großen... Wie soll man es ausdrücken? Gehst nicht in, sagen wir mal, die Topliste von MAL rein und du kannst praktisch die meisten Shows miteinander gleichsetzen. Also du sagst von wegen, okay, dir gefallen, sagen wir mal, 2 oder 3 Anime, dann gefällt dir der größte Teil des Restes auch. Weil das ist der Grund, wieso ich überhaupt Anime schaue. Der Grund, dass ich Anime schaue, ist, dass ich die Serien, die wir hier am besten haben, sagen wir mal, Breaking Bad, Supernatural und die ganzen anderen Schwachsinn, dass ich das nicht mag, weil die sich zu lang ziehen. Man hat immer praktisch dieselben Plots. Bei Anime gehe ich rein und ich kann mir das absolut abgefuckteste Prinzip, den abgefucktesten Plot ausdenken und ich werde irgendwo meinen Geschmack treffen. Man hat keine wirklichen Grenzen gesetzt, was man bei Cartoons schon deutlich stärker hat. Also ich kenne sehr wenige, Ja, sagen wir gerade wie das gesagt stimmt. Adventure Time, um mal bei Adventure Time zu bleiben. Ich habe Adventure Time geschaut mit ein paar Kollegen von mir und ganz ehrlich würde ich jetzt meinen Finger drauf zeigen müssen, ich könnte das Ding nicht von, sagen wir mal, Genre-Kumpan unterscheiden. Und dass diese großen Unterschied man treffen muss. Wenn man es auf den eigentlichen Begriff wirklich runterbringt, ja, klar, dann gibt es keinen wirklichen keinen Unterschied zwischen Anime, Cartoon und sonst was oder Zeichentrick. Aber wenn man von Image heraus redet, dann sollte man schon noch die Unterscheidung treffen. Ja, das stimmt schon. Aber dann würde ich einfach so sagen, Zeichentrick aus Japan, Zeichentrick aus Amerika. Ja, Aber das ist gut. wohl zu lang. Ja, das ist zu anstrengend. Aber da muss ich Asen soweit zustimmen, weil du hast halt wirklich, wenn du guckst, was du für Cartoons hast, hast du halt entweder Sitcom-Sachen, wie halt Simpsons und Co. Comedy, Ja, also. oder du hast halt eher ja, für Kinder die Sachen. Also Aber dann gibt es ja noch dann. so kleinere Ausnahmen wie zum Beispiel die Avatar-Reihe, weil die ist zwar auch für Kinder, aber das ist jetzt halt stark Okay, Anime-influenced. das ist jetzt ein. Also es gibt Ja. natürlich Ausnahmen. Ich könnte dir jetzt auch zum Beispiel einen Rick and Morty oder einen Gravity Falls nennen. Was sind das nicht auch Comedy-Shows? Rick and Morty würde ich sagen, jein. Also Rick and Morty ist, Also ich er weiß, bei hat Rick auf and jeden Morty Fall. hat Ego Raptor eine Rolle sprechen dürfen. Es waren ungefähr zwei Sätze. Also da muss das ja Comedy sein, wenn der da seine Stimme geben durfte. Falls ihr den Ja, kennt. jein. Es ist, wie gesagt, jein. Es hat auf jeden Fall einen starken Comedy-Aspekt, aber der Unterschied ist halt, dass du sehr viele Gedankenexperimente hast mit so Paralleldimension oder ja, was weiß ich, Zeitparadoxen und so einen ganzen Schwachsinn, was halt einfach coole Ideen sind, die umgesetzt worden sind. Das ist jetzt halt mehr als einfach nur, es ist lustig, haha, sondern es hat halt irgendwo auch noch einen pseudowissenschaftlichen Hintergrund, was so Gedankenspiele angeht. Also, aber grundsätzlich hast du halt, also die Anzahl der ernsten, düsteren, für Erwachsene, ja, ausgerichtete Cartoons ist halt sehr gering, wenn du außerhalb von Sitcoms suchst. Und das ist bei Anime, würde ich schon sagen, es ist ein bisschen anders. Ich meine, du hast jetzt auch nicht so viel, aber du hast zumindest Sachen wie einen Technolized oder sich selbst wie so Das ein stimmt. Black Lagoon oder sowas, was halt zumindestens, du hast etwas mehr Fokus auch auf erwachsene Zuschauer. Nun denn, habt ihr noch irgendwas, was euch einfällt? Oh, was ist jetzt Aus, mit aus, Asen? der arme Rasen. Damit wollte er einfach Nein sagen und ging, glaube ich. Ihm Aber wurde gut, zu jetzt viel geht's über auch Cartoons nicht. geredet. Okay. Ja, na super. Mir wird jetzt aber auch nicht mehr wirklich was einfallen. Was ist denn jetzt los? Ja, Kann er jetzt na, nicht mehr hier rein? ich meine, wir sind jetzt bei einer knappen Stunde, da kann man auch Hi. aufhören. Hi, Hi, aber warte. Was zum Teufel ist jetzt, passiert? jetzt habe ich das Gespräch gebombt, kann das sein? Ja, gut Ja. möglich. Was hast du denn Keine gemacht? Ahnung, mein Router ist anscheinend abgeschissen. Keine Ahnung. Nun denn, du bist ja zum Glück da für die Verabschiedung. Okay, Ja. ich meine, wir können das Fazit ziehen, von wegen Anime ist nicht gleich Cartoon und. Okay, darum ging es eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir eigentlich dazu kamen, so lange darüber zu reden, aber Image. Schwafeln ab wie ich immer. glaube, ich kann zusammenfassen mit die momentane Anime-Industrie ist einfach in der Sicherheitsphase. Die machen jetzt nichts wirklich Krasses, was irgendwie ein finanzielles Risiko darstellen könnte. Und ich bin mir zuversichtlich, dass in den kommenden Jahren das sich ein bisschen wieder ausgleichen wird und die vielleicht wieder neue Dinge probieren. Sobald die finanzielle Lage von Japan mal besser wird. Ja, Wir das ist leben in eigentlich der so. Golden Age of Wir Anime slash Discuss. leben in der finanziell unstabilen Age momentan, also. Aber das, warte, das ist das ist tatsächlich die ein. eine, ich wollte gerade sagen, das ist die eine Frage, die sich nicht gestellt hat, an der dürfen wir uns nicht vorbeihangeln. Wir wollen ja den Hate auf irgendeinem Ja, Channel. es gibt ja, also nicht, dass das jetzt meine Position ist, aber es gibt Leute, die das Mindset haben, zu sagen, naja, die aktuelle Zeit ist immer die beste, weil du die technisch möglichst die größten Möglichkeiten hast. Also jetzt nicht nur Das auf sind auch die Leute, die Anime sagen dann, bezogen, die auch auf besten Games Filmen sind immer und die Spiele. neuesten, weil die haben die beste Grafik. Fuck off, Alter. Das ist Schwachsinn. Das ist echt, wer sowas sagt, den kann ich nicht ernst nehmen. Ja, aber es stellt sich dann halt die Frage, wie werden wir dann in 5 oder 10 Jahren auf diese Zeit zurückgucken. Ich meine, auf die, die wir aktuell wir schauen haben. Wahrscheinlich ja, zurück auf, die, und, oh, auf dieselbe Art. Mole-Shows und yeah. Comedy und sonst was, okay. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wie schauen wir reagieren? Wenn wir auf die ganzen Anfänge zurück. Ich meine, wir haben gerade ganz zu Anfang von dem Podcast haben wir noch geredet gehabt, kurz von wegen, wo man jetzt eigentlich den ernsthaften Anfang von Anime sehen sollte, von wegen von den 1930, 1940, 1950. Ich denke mal nicht, dass das Image dort großartig anders war, ich meine. Das war buchstäblich, das waren einfach nur wirklich Cartoons für Kinder aus Japan, mehr nicht. Also, es sei denn, jemand kann mir in den Kommentaren irgendwie was anderes beweisen, aber bis zu den späten 70ern fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was Großartiges ein, was man heutzutage noch als Anime betiteln würde. Also, ich meine, Anime ist kein jetzt Artstyle, das ist klar. Sowas wie Kaiba wäre dann nicht Anime, was Schwachsinn ist. Ja. Penny ist Stocking. Ja, Penny Stocking wäre zum Beispiel auch ein Cartoon dann, nur weil der Artstyle anders ist. Ich meine, so will ich das ja nicht betiteln, aber halt, bis dahin haben Leute irgendwie nicht was Eigenes probiert und haben sich eher zu sehr am Westen orientiert, was Animation anging. So, das ist eigentlich alles, was ich damit zu sagen will. Ja, und damit haben wir eine schöne Zeit erreicht. So, da können wir uns langsam gegen Ende richten und uns verabschieden. Es sei denn, jemand hat noch irgendwas ganz Lustiges zu sagen, loszuwerden. Ganz Lustiges? Wann hat jemand von uns mal was wirklich Lustiges gesagt? Das kommt Markus hat heute, vor. Also ich habe laut gelacht. Was habe ich denn gesagt? Du hast das Twitter-Gespräch referenziert. Hast du schon wieder vergessen? Okay. Genie. Ich bin ein lustiger Dude. Okay. Ja, und niemand wird es lustig finden, weil kein Schwein das auf Twitter gelesen hat. Ja, keiner folgt dir auf Twitter. Auf jeden Fall, der Preis für den lustigsten Podcast-Teilnehmer geht heute an Lixor. Ja, herzlichen Glückwunsch. Krieg ich 10 Gummipunkte. Gummipunkte? Keine Gummipunkte, okay. Du kriegst Glückspunkte hier, wie bei Denpa. Muss aufs Klo, können wir jetzt. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir drüber geredet haben. Schön, dass wir mal wieder sehr viel Hate auf uns sehen werden. Ach, weil wir alles hassen. Du hasst uns. Ja. Wir hassen uns, ja. Wir sind scheiße. Okay. Arsene hat noch nicht über Visual Novels geredet, das heißt... Möchtest du das jetzt noch nachholen? Genau, wie ist der Stand von Visual Novels? Ziemlich cool, ich habe letztens einen Kollegen von mir dafür bestochen, weil ich ihn im Feuertempel von Sestia geschlagen habe, dass er Planetarian lesen soll. Tut das auch. Planetarian ist gut. Wir können ja den nächsten Podcast dann über die aktuelle Lage von Visual Novels machen, die jetzt auch absolut grauenvoll Shit ist. Ich meine, wir leben... Der Arsene-Podcast. Ich meine, wir leben in der Zeit, wo ein Visual Novel auf Steam rauskommt, was von Day 9 einfach gevoiced ist, was über einen Typen im Westen geht, der nach False Korea geht, um StarCraft 2 professionell zu spielen. Und das habt ihr jetzt Visual Novel auf Steam. Okay, das muss ich spielen. Und Day 9 spricht das Opening. Wie gesagt, das Ding ist pures Gold. Ich hab irgendwie gehört, dass in letzter Zeit irgendwie jetzt sexuelle Szenen auf Steam erlaubt sind und die Visual Novels deswegen das reinpacken. Du kennst bestimmt, du hast Rooster Teeth, hatten wir öfter mal gequatscht gehabt, ne? Einer von euch, die Rage Quit Serie, oder? Kennt man. Ich habe ehrlich gesagt nur Ruby gesehen von Rooster Teeth und Red and Blue und das war's. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hat Rooster Teeth hat mal ein Browser-Game gecovert, das hat sich genannt Uncraft Me. Und das Spiel hat einen Inhalt, der dem Titel gleich kommt, wo es darum geht, man spielt so eine kleine Blockfigur, lässt sich nicht besser beschreiben, es gibt keine richtige Form, kein richtiges Theme. Und man hat so ein mehr oder minder schweres Puzzle-Level und man wird damit belohnt, dass man eben praktisch Edgy-Bilder. Ah, das Game. Genau. Das kam letztens auf Steam raus. Ja. Exakt, weißt du, das wird rausgeschmissen, aber das Problem ist, dass Steam die meisten Greenlight-Games teilweise, also grundsätzlich nicht checkt. Da geht sexueller Content oft durch. Aber richtige Entwickler, die beispielsweise die Aggress ist jetzt mittlerweile komplett auf Steam, das haben sie zensiert bis zum geht nicht mehr. Oder die ganzen Copile Hard-Games, beispielsweise hier Mugen Souls, was jetzt die Tage rausgekommen ist, bis zur Unkenntlichkeit. Absolut disgusting, was da vor sich geht. Also es ist von Serie zu Serie absolut unterschiedlich. Sagen wir mal, oder Grisaia. Grisaia ist auch ein gutes Beispiel. Grisaia, das Einzige, was sie dort gemacht haben, ist, sie haben die Sexszenen rausgeschnitten. Aber die ganzen Dialoge, die darauf ausspielen, von wegen, oh, schau mal, Amane hat den Protagonisten eingeblasen und hier sind die Bilder auf ihrem Handy, wo die einzige Zensur der Lichtstreifen mal wieder ist, den man so kennt. Es ist Schwachsinn, also es ist komplett arbitrary, was da so vor sich geht. heißt, die Visual Novels leiht man sich nach wie vor lieber bei seinem Kumpel The Pirate Bay aus. Und Ich meine, wenn du irgendein Visual Novel auf Steam findest, dann solltest du hoffen, dass es zensiert ist, weil es dann immer diesen einen Beitrag im Community Hub gibt mit dem Uncensor Patch und gang und gäbe ist, dass man dafür die unzensierte Version braucht. Und also. ups, in 90% der Fällen findet man dann ein etwas mit Leertasten zerrissenen Link, der einen dann vielleicht oder vielleicht auch nicht auf die Vollversion des Games schickt. Also, wie gesagt, wenn du Visual Novels auf Steam findest, dann hoff lieber, dass sie zensiert sind. Glaube, ich Draußen pisse einfach in eine stehen. Flasche. Sorry. Ich habe gerade überlegt, was das mit der Unterhaltung zu tun hat, aber. Okay, passt. Ja, damit hat der Arsen auch noch seine Dankeschön. zwei Das habe ich Minuten. gebraucht, ja. Und schön fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr auch dabei sein wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, bla bla bla, das übliche Gedöns, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Schreibt vor allem in die Kommentare, wenn ihr es wirklich bis zu Ende gehört habt. Das Mein wär ganz Beileid. Du witzig. willst wirklich keine Kommentare bekommen, Ja. ne? Ich meine, ich habe zumindest gehört, dass Leute es angefangen haben zu hören, also. Weißt du, es gibt diese eine Funktion auf YouTube, wo man die durchschnittliche Playtime von seinen Videos einsehen kann. Ja, Meine das. ist schon absolut deprimierend, ganz ehrlich, aber ich würde mich interessieren, was wir auf den Podcasts haben. Ja, es ist. Naja, ich. Das ist jetzt kein Thema, was wir hier im Podcast besprechen Okay, möchten. Business Talk. das sagt mir genug. Ja, genau. Also vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr denn zugehört habt. Bis zum nächsten Mal mit Thema, was weiß ich, ist noch nicht fest. Thema scheint von Visual Novels aktuell. Ja, Dann hoffentlich. ausführlich. Wenn ein Igeljäger auch das StarCraft-Novel gelesen hat, ist übrigens kostenlos. Wink, wink, natsch, Oh, nice. Nice. Man, jedes Visual Novel ist gratis an sich, wenn es Wenn im man Internet sich von verfügbar seinem ist. Kumpel ausneiht. Ja, ich Ja. meine, ich sage ja von wegen, Day9 ist schon ziemlich gesunken in seiner Karriere. Nun denn, let's wrap Ja. things up. Die Hater sagen Tschüss. Bye. Ich bin Tschüss. kein Hater.